Dieses Buch wird präsentiert von Psychologie für alle. Wir helfen dabei, das Leben zu verbessern. Einleitung. Der Mensch ist die Summe seiner Gewohnheiten. Jeder Tag unseres Lebens besteht aus einer Vielzahl von Handlungen, die wir ohne großes Nachdenken ausführen. Sie reichen vom morgendlichen Aufstehen um 7 Uhr bis hin zu tief verwurzelten Verhaltensweisen, die unser Leben in den unterschiedlichsten Bereichen prägen. Zum Beispiel rauchen wir immer eine Zigarette, um uns in Stresssituationen zu entspannen. Am Wochenende besuchen wir unseren Lieblingssupermarkt und legen unsere Lieblingsmarken in den Einkaufswagen. Jeden Sonntag nehmen wir uns mindestens eine Stunde Zeit, um mit unserem Kind über die Erlebnisse der vergangenen Woche zu sprechen und eine Beziehung aufzubauen. Eine Studie der Duke University kam zu dem Ergebnis, dass mehr als 45% unseres Verhaltens Gewohnheiten sind. Aber wie entstehen diese Gewohnheiten? Unser Gehirn ist der Meister der Effizienz. Er sucht ständig nach Möglichkeiten, Energie und Zeit zu sparen, auch in unserem Verhalten. Was einmal bewusst und mühsam begann, wird mit der Zeit automatisch zur Gewohnheit. Ein Kind lernt sprechen, laufen oder Fahrradfahren durch bewusstes Üben, bis es ihm in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ebenso lernen Erwachsene Autofahren, tanzen oder eine neue Sprache. Was macht unsere Gewohnheiten so mächtig und gleichzeitig so schwer veränderbar? Wie können wir alte Muster durchbrechen und neue entwickeln? Wie können wir unser Verhalten bewusst ändern und damit unseren Charakter formen? Genau hier setzen wir an, unterstützt von den neuesten Erkenntnissen der Neuro- und Sozialwissenschaften. In diesem Hörbuch erforschen wir Schritt für Schritt, wie Gewohnheiten entstehen, sich verfestigen und verändern. Wir begegnen den Hindernissen, die oft auf dem Weg zur Veränderung liegen, und erhalten Werkzeuge, um sie zu überwinden. Mit Hilfe von aktuellen Forschungsdaten und populären Büchern zum Thema Gewohnheiten wollen wir Ihnen nicht nur Wissen vermitteln, sondern Sie auch dazu anregen, sich aktiv an diesem Entdeckungsprozess zu beteiligen. Es gibt ein altes Sprichwort: Sähe einen Gedanken und du wirst eine Tat ernten. Sähe eine Tat und du wirst eine Gewohnheit ernten. Sähe eine Gewohnheit und du wirst einen Charakter ernten. Sähe einen Charakter und du wirst ein Schicksal ernten. Wir laden Sie ein, mit uns den Samen des bewussten Verhaltens zu säen und damit den Weg der persönlichen Transformation zu beschreiten. Lassen Sie uns gemeinsam die Macht der Gewohnheiten erforschen und sie zu einem Instrument machen, das uns auf dem Weg zu einem besseren Leben unterstützt. Kapitel 1: Gewohnheiten entschlüsselt – wie das Gehirn Verhalten formt. Gewohnheiten sind faszinierende, oft unbewusste Muster, die unseren Alltag prägen. Doch wie genau bildet unser Gehirn diese Gewohnheiten? Die Antwort gibt die Neurobiologie, die sich mit dem komplexen Zusammenspiel von Nervenzellen, neurochemischen Prozessen und Hirnstrukturen beschäftigt. Gewohnheiten aus neurobiologischer Perspektive. Aus neurobiologischer Sicht sind Gewohnheiten etablierte neuronale Verbindungen im Gehirn. Sie sind das Ergebnis einer optimierten Routine, die unser Gehirn entwickelte, um Energie zu sparen, effizienter zu handeln und sich besser an die komplexe und überwältigende Welt anzupassen, die uns umgibt. Gewohnheiten werden gebildet, um Entscheidungen zu automatisieren. Sobald eine Gewohnheit etabliert ist, erfordert sie weniger bewusste Aufmerksamkeit und Willenskraft. Dies ist besonders in Situationen nützlich, in denen das Gehirn eine bereits bekannte Lösung für ein wiederkehrendes Problem wählen kann. Ein berühmtes Experiment, das die Entstehung von Gewohnheiten veranschaulicht, wurde in den 90er Jahren von Forschern des MIT durchgeführt. Ratten wurden in ein Labyrinth gesetzt, in dem sie lernen mussten, einen bestimmten Weg zu nehmen, um an Futter zu gelangen. Anfangs waren die Hirnaktivitäten der Ratten sehr hoch, während sie durch das Labyrinth navigierten. Doch nach einiger Zeit zeigte ihre abnehmende Hirnaktivität, dass sie weniger bewusst nachdachten und mehr in eine automatisierte Gewohnheitsroutine verfielen. Dies zeigte, wie Gewohnheiten im Gehirn verankert werden. Es scheint, als ob das Gehirn der Ratte bei den ersten Erkundungsgängen durch das Labyrinth auf Hochtouren arbeiten musste, um all die neuen Informationen zu verarbeiten. Nachdem die Ratte jedoch einige Tage hintereinander immer wieder den gleichen Weg zurückgelegt hatte, brauchte sie nicht mehr an den Wänden zu kratzen oder zu schnüffeln. Bei der Entwicklung einer Gewohnheit probiert das Gehirn verschiedene Wege aus, um ein Problem zu lösen. Wenn ein Weg nicht funktioniert, sucht es nach anderen Möglichkeiten, und wenn das Problem gelöst ist, wendet es das gleiche Verhalten unter ähnlichen Bedingungen an. Sobald ein bekanntes Signal auftaucht, wird das Standardverhaltensmuster aktiviert. Die Fähigkeit, sich wiederholende Routinen in Gewohnheiten umzuwandeln und Energie zu sparen, hat auch evolutionäre Vorteile. Sie ermöglicht den Menschen einen kleineren Schädel und erleichtert die Geburt von Kindern. Sie birgt aber auch Risiken, wenn unser Gehirn in unpassenden Situationen auf Automatik schaltet. Präfrontaler Kortex, Basalganglien und die Kraft der Wiederholung. Die Entwicklung einer Gewohnheit entlastet die Ressourcen des präfrontalen Kortex, des analytischen Hauptzentrums des Menschen, das für das bewusste Erleben und komplexe Denkprozesse zuständig ist. Der präfrontale Kortex befindet sich direkt hinter der Stirn und ist verantwortlich für die Regulierung des Verhaltens, der Persönlichkeit, des sozialen Urteilsvermögens, der Entscheidungsfindung, der Planung und der Impulskontrolle. Der präfrontale Kortex steht im engen Zusammenhang mit der Entwicklung von Gewohnheiten, Selbstkontrolle und langfristigen Zielen. Bei der Bildung von Gewohnheiten interagiert er mit anderen Hirnregionen, insbesondere mit den Basalganglien. Die Basalganglien spielen eine zentrale Rolle bei der Automatisierung von Bewegungen und Handlungen. Sie arbeiten auf einer unbewussten, automatisierten Ebene im Gegensatz zum bewussten Denken. Es ist bekannt, dass automatisches Verhalten im sogenannten Striatum, Mittelhirn, entsteht, das ebenfalls zu den subkortikalen Basalganglien gehört. Die Zusammenarbeit zwischen dem präfrontalen Kortex und den Basalganglien bei der Gewohnheitsbildung sieht wie folgt aus. Die Entstehung einer Gewohnheit. Eine Gewohnheit beginnt oft mit einer bewussten Entscheidung, die vom präfrontalen Kortex getroffen wird. Zum Beispiel entscheiden Sie sich bewusst, morgens Sport zu treiben, um aktiver zu sein. Oder zu lernen, wie man Auto fährt und auf bestimmte Situationen im Straßenverkehr reagiert. Oder etwas Neues auszuprobieren. Wiederholung und Verstärkung. Sobald Sie diese Entscheidung wiederholt in die Tat umsetzen, sendet der präfrontale Kortex elektrische Signale an die Basalganglien. Neuronen kommunizieren über synaptische Verbindung miteinander. Jedes Mal, wenn wir eine Handlung oder ein Verhalten wiederholen, werden die synaptischen Verbindungen, die diese Handlung unterstützen, verstärkt. Dieser Prozess, der erstmals 1949 von Donald Hebb beschrieben wurde, beruht auf dem Prinzip: Neuronen, die zusammen feuern, verdrahten sich zusammen. Das bedeutet, dass wiederholte Aktivitäten die neuronalen Verbindungen in den Basalganglien verstärken und so zur Gewohnheitsbildung beitragen. Automatisierung. Je öfter Sie die Handlung ausführen, desto weniger bewusste Aufmerksamkeit erfordert sie. Die Basalganglien übernehmen die Kontrolle und die Handlung wird zur Gewohnheit. In dieser Phase spielt der präfrontale Kortex eine geringere Rolle, da die Handlung weniger bewusst kontrolliert wird. Außerdem wird die Gewohnheitsbildung von Veränderungen der elektrischen Rhythmen begleitet. Gammawellen, die im Gehirn beim Lernen neuer Informationen entstehen, werden durch Beta-Wellen ersetzt, wenn das Wissen gefestigt ist. In gewisser Weise kann man sagen, dass der präfrontale Kortex für Verhaltensänderungen verantwortlich ist, indem er die anfängliche Entscheidung trifft und die Absicht formuliert. Die Basalganglien übernehmen dann nach und nach die Kontrolle über die Handlung, während sich der präfrontale Kortex anderen Aufgaben zuwendet. Da der präfrontale Kortex für bewusste Entscheidungen zuständig ist, bedarf es oft bewusster Aufmerksamkeit und Anstrengung, um alte Gewohnheiten zu durchbrechen und neue zu etablieren. Dies erfordert zunächst Geduld, bis es in den Basalganglien verankert und automatisiert ist. Dopamin und die Anziehungskraft der Belohnung. Es gibt jedoch noch einen weiteren Faktor, der an der Bildung von Gewohnheiten beteiligt ist und ihre Einführung in die Gehirnstrukturen beschleunigt: Dopamin. Dopamin ist ein Neurotransmitter, der eine Schlüsselrolle beim Lernen und bei der Verstärkung von Verhalten spielt. Es wird ausgeschüttet, wenn wir etwas Belohnendes oder Angenehmes erleben, wie zum Beispiel eine leckere Mahlzeit. Es verstärkt die neuronalen Verbindungen, die zu dieser positiven Erfahrung führten, und motiviert uns, das Verhalten zu wiederholen. Wird ein Verhalten wiederholt mit einer Belohnung verknüpft, wird erneut Dopamin ausgeschüttet und die Gewohnheit verfestigt sich. Mit der Zeit suchen wir unbewusst nach Handlungen, die zu dieser Dopaminausschüttung führen. Gewohnheiten sind aus dieser Perspektive eine dopamingesteuerte Rückkopplungsschleife. Jedes stark gewohnheitsbildende Verhalten wie Drogenkonsum, Junkfood, Videospiele und Social Media ist mit einem erhöhten Dopaminspiegel verbunden. Das Gleiche gilt für grundlegende gewohnheitsbildende Verhaltensweisen wie Essen, Trinken, Sex und soziale Interaktion. Der Dopaminmechanismus sorgt dafür, dass Gewohnheiten, ob positiv oder negativ, stark und tief in den neuronalen Schaltkreisen des Gehirns verankert werden. Dieser Mechanismus erklärt, warum es so schwierig sein kann, unerwünschte Gewohnheiten zu durchbrechen, da das Gehirn immer noch auf die mit der Routine verbundene Dopaminausschüttung reagiert. Eine weitere wichtige Erkenntnis im Zusammenhang mit Gewohnheiten ist, dass Dopamin nicht nur ausgeschüttet wird, wenn man Freude erlebt, sondern auch, wenn man Freude erwartet. Glücksspielsüchtige haben einen Dopaminschub kurz bevor sie eine Wette abschließen, nicht nachdem sie gewonnen haben. Kokainsüchtige haben einen Dopaminschub, wenn sie das Pulver sehen, nicht nachdem sie es genommen haben. Der Dopaminspiegel steigt immer dann an, wenn man voraussieht, dass eine Gelegenheit Freude bringen wird. Erinnern wir uns an den berühmten Hund aus dem Experiment des russischen Wissenschaftlers Pavlov. Er begann beim Klang einer Glocke zu sabbern, obwohl er noch kein Futter sah. Die Aussicht auf dieses Belohnungsgefühl wird zu einem starken Anreiz, das Verhalten immer wieder zu wiederholen. Und jedes Mal, wenn der Dopaminspiegel steigt, ist man motiviert. Dieser Anstieg führt zu dem Drang, die Handlung zu wiederholen. Es ist die Erwartung einer Belohnung, nicht der tatsächliche Erhalt einer Belohnung, die uns zum Handeln motiviert. Das Wissen um den Dopamineffekt kann jedoch bewusst genutzt werden, um positive Gewohnheiten zu etablieren. Schlechte und gute Gewohnheiten im Vergleich. Gute und schlechte Gewohnheiten entstehen auf ähnliche Weise. Das Gehirn entwickelt sie, um irgendein Bedürfnis zu befriedigen. Wenn wir menschliches Verhalten analysieren, haben wir immer eine oberflächliche Ebene des Bedürfnisses und eine tiefere Ebene, das zugrunde liegende Motiv. Das Bedürfnis ist also nur eine spezifische Manifestation des tieferen Motivs. Beispiele für grundlegende Motive sind Beschaffung von Nahrung und Wasser, Suche nach Liebe und Arterhaltung, Herstellung von Kontakten und Bindungen zu anderen, Erlangung von Anerkennung und Zustimmung, Linderung von Ängsten und Unsicherheiten, Erlangung von Status und Ansehen. Schauen Sie sich die beliebtesten Produkte an und Sie werden feststellen, dass sie auch grundlegende Motive der menschlichen Natur ansprechen. Liebe und Arterhaltung, Tinder benutzen. Soziale Anerkennung und Zustimmung, auf Instagram posten. Unsicherheit reduzieren, googeln und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein und dasselbe Bedürfnis zu befriedigen. Zum Beispiel hat jemand einen sehr stressigen Job. Es ist ein menschliches Grundbedürfnis, Stress und Unsicherheit abzubauen. Jemand fängt an, viel zu rauchen. Ein anderer geht jedes Wochenende in eine Bar und betrinkt sich. Die dritte geht joggen oder trainiert im Fitnessstudio. Ein Gespräch mit Freunden oder einem Psychotherapeuten hilft dem vierten am besten. Vom Standpunkt des Nutzens für das Leben und die Gesundheit sind diese Gewohnheiten natürlich unterschiedlich. Aber sie alle lösen in kurzer Zeit das gleiche Problem: Stress abbauen und den Stresshormonspiegel senken. Warum aber sind schlechte Gewohnheiten oft so fest im Gehirn verankert und so schwer wieder loszuwerden? Warum sind schlechte Gewohnheiten oft attraktiver als gute? Es gibt verschiedene Faktoren, die schlechte Gewohnheiten attraktiver machen als gesündere Alternativen. Sie sind biologischer, psychologischer und sozialer Natur. Leider werden diese Besonderheiten der menschlichen Psyche auch vom Marketing ausgenutzt, um uns dazu zu bringen, mehr Fastfood und Süßigkeiten zu essen, zu rauchen oder Videospiele zu sehen. Nehmen wir Fastfood und andere ungesunde Nahrungsmittel als Beispiel. Erstens, biologische Faktoren. Evolutionäre Präferenzen. Unsere Vorfahren konnten nicht immer leicht an Nahrung kommen, daher sind wir evolutionär darauf programmiert, kalorienreiche Nahrungsmittel zu bevorzugen, da sie früher Überlebensvorteile boten. Fastfood enthält oft viel Fett, Zucker und Salz, was es besonders verlockend macht. Dopaminausschüttung. Wie bereits erwähnt, spielt Dopamin eine Schlüsselrolle bei Belohnungsreaktionen. Lebensmittel, die reich an Zucker, Fett und Salz sind, stimulieren stark die Dopaminausschüttung im Gehirn, was zu einem Gefühl der Befriedigung führt. Zweitens, psychologische Faktoren. Bequemlichkeit. Fastfood und viele schlechte Gewohnheiten sind oft bequemer als ihre gesünderen Alternativen. Es ist einfacher, ein Fastfood-Menü zu bestellen, als zu Hause eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Sofortige Befriedigung. Menschen neigen dazu, sofortige Belohnungen höher zu bewerten als langfristige Vorteile. Das Essen eines Burgers, das Rauchen einer Zigarette und ungeschützter Sex können sofortige Befriedigung verschaffen, während sich die gesundheitlichen Vorteile einer ausgewogenen Ernährung oder regelmäßiger sportlicher Betätigung erst mit der Zeit einstellen. Schlechte Gewohnheiten neigen dazu, kurzfristige Belohnungen oder Befriedigungen zu bieten, die oft impulsives Verhalten auslösen. Emotionale Bindungen. Schlechte Gewohnheiten, wie zum Beispiel emotional bedingtes Essen oder Rauchen zur Stressbewältigung, können eng mit Emotionen verknüpft sein. Emotionen aktivieren häufig neuronale Schaltkreise im Gehirn, die zu impulsiven Handlungen führen können, ohne dass der Neokortex stark involviert ist. Wenn jemand zu viel isst, raucht oder in sozialen Netzwerken surft, will er eigentlich keine Chips, Zigaretten oder viele Likes. Man will sich einfach besser fühlen. Soziale und kulturelle Faktoren. Werbung und Marketing. Hersteller von Gewohnheitsprodukten, sei es Fastfood oder Videospiele, investieren Milliarden in Werbung, um ihre Produkte attraktiv zu machen. Diese Werbung kann unser Verlangen steigern. Sozialer Druck. In vielen sozialen Umfeldern kann der Konsum bestimmter schlechter Gewohnheiten als normal oder akzeptabel angesehen werden. Wirtschaftliche Faktoren. In vielen Gegenden ist Fastfood billiger als gesundes Essen, was es für Menschen mit begrenztem Budget attraktiver macht. In armen Vierteln gibt es viele Bars oder Wasserpfeifen-Lounges, aber nur wenige Bildungs- oder Sportzentren. Aus diesem Grund ist die Schaffung zugänglicher Sportmöglichkeiten und sozialer Kreativität ein beliebtes Thema in der Sozialpolitik und bei Stadtplanungsprojekten, die darauf abzielen, Kriminalität, Drogen und Alkoholmissbrauch zu reduzieren. Selbstanalyseübung. Wählen Sie drei Ihrer Gewohnheiten aus, die Sie gerne ändern würden. Das könnte das Rauchen sein, das ständige Essen von Junkfood oder das unkontrollierte Anschauen von Facebook oder lustigen Videos auf TikTok. Welches Grundbedürfnis wird dadurch befriedigt? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, das Buch hat euch gefallen. Gebt gerne ein Like und teilt es mit euren Freunden. Wir werden weiterhin daran arbeiten, euch mit neuen, hilfreichen Büchern zu versorgen, die euer Leben bereichern können. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigung einzuschalten, um keine neuen Videos zu verpassen. Kapitel 2: Warum die Änderung der Gewohnheiten real ist. Lebenslange Veränderung im Gehirn. Neuroplastizität. Das Gehirn ist unglaublich anpassungsfähig und kann seine Struktur und Funktion durch Erfahrung und Lernen verändern. Gleichzeitig ist diese Struktur relativ stabil und ändert sich nicht über Nacht. Sie ist plastisch. Deshalb spricht man von Neuroplastizität. Diese Fähigkeit ermöglicht es uns unter anderem, Gewohnheiten in jedem Alter zu verändern. Wenn wir neue Verhaltensweisen wiederholt üben, verstärken wir die damit verbundenen neuronalen Verbindungen in unserem Gehirn. Die alten neuronalen Verbindungen sind relativ widerstandsfähig, werden aber mit der Zeit auch schwächer. Mit der Zeit werden die alten Gewohnheiten schwächer und die neuen stärker. Dieser Prozess erfordert Geduld und Ausdauer. Aber er zeigt, dass es nie zu spät ist, unsere Gewohnheiten zu ändern und unser Verhalten zu verbessern. Insgesamt ermöglicht uns das Verständnis der Neurobiologie der Gewohnheitsbildung, unser Verhalten bewusster zu steuern. Wenn wir die einzelnen Schritte der Gewohnheitsbildung besser verstehen, können wir gezielter daran arbeiten, Gewohnheiten zu etablieren oder zu verändern und damit positive Veränderungen in unserem Leben herbeizuführen. Gewohnheitsschleife: Anreiz, Verlangen, Routine, Belohnung. Es ist wichtig, die Kernelemente einer Gewohnheit zu identifizieren, bevor sie verändert wird. Wenn sich eine Gewohnheit herausbildet, entwickelt sich im Gehirn ein sogenannter neuronaler Regelkreis, auch Gewohnheitsschleife genannt, in dem die Basalganglien eine Schlüsselrolle spielen. Diese Schleife besteht aus drei Hauptkomponenten: dem Auslöser oder Anreiz, der Routine und der Belohnung. Bei jeder Wiederholung dieser Schleife werden die neuronalen Verbindungen zwischen Auslöser, Routine und Belohnung verstärkt. In Anlehnung an den Autor des Bestsellers Die 1%-Methode, James Clear, fügen wir jedoch ein viertes wichtiges Element hinzu: Verlangen. Jedes dieser Elemente spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung und Veränderung von Gewohnheiten. Erstens, Anreiz. Der Anreiz ist der Auslöser oder die Situation, die die Gewohnheit in Gang setzt. Er ist das Signal, dass es Zeit ist, die Routine auszuführen. Der Auslöser kann extern oder intern sein. Er kann durch bestimmte Umstände, Gefühle oder Gedanken ausgelöst werden. Zweitens, Verlangen. Das Verlangen ist die emotionale Reaktion oder der innere Drang, der auf den Anreiz folgt. Er ist das, was uns motiviert, die Routine auszuführen. Verlangen entsteht aus der Erwartung der Belohnung, die mit der Routine verbunden ist. Dabei kann es sich um ein angenehmes Gefühl, um Lust oder sogar um ein dringendes Bedürfnis handeln. Das Verlangen hängt mit der Ausschüttung von Dopamin zusammen, über die wir bereits sprachen. Man kann es auch Belohnungserwartung nennen. Drittens, Routine. Die Routine ist das tatsächliche Verhalten oder die Handlung, die als Reaktion auf den Anreiz und das Verlangen ausgeführt wird. Es ist die körperliche oder geistige Handlung, die zur Gewohnheit werden soll. Die Routine kann eine konkrete Handlung, ein Gedanke oder eine emotionale Reaktion sein. Viertens, Belohnung. Die Belohnung ist das, was auf die Routine folgt und das Verlangen befriedigt. Es ist der positive Effekt oder das angenehme Gefühl, das durch die Ausführung der Routine entsteht. Die Belohnung verstärkt die Verbindung zwischen dem Anreiz, dem Verlangen und der Routine. Dieses positive Gefühl fördert die Wiederholung der Gewohnheit. Betrachten wir nun ein paar Gewohnheiten nach diesem Schema. Erstens, Gewohnheit: Morgenlauf. Anreiz: Der Wecker klingelt morgens. Verlangen: Man verspürt den Wunsch nach frischer Luft, mehr Energie für den Tag und die Ausschüttung von Glückshormonen. Routine: Man zieht die Laufschuhe an und läuft 30 Minuten durch den Park. Belohnung: Nach dem Lauf fühlt man sich nicht nur erfrischt, sondern hat auch ein tiefes Erfolgserlebnis. Zweitens, Gewohnheit: Abends einen Snack essen. Anreiz: Es ist Abend und man sieht fern. Verlangen: Man hat Lust auf Chips oder Schokolade, um sich zu entspannen. Routine: Man greift zu Chips. Belohnung, der Geschmack des Snacks befriedigt kurzfristig, kann aber ein Gefühl von Schuld oder Unwohlsein hinterlassen. Schuldgefühle wiederum verstärken den Stress und den Wunsch, ihn durch Verzehr einer weiteren Tüte Chips oder Schokolade zu lindern. Die Kraft des Gewohnheitsschemas. Wenn wir die Elemente des Gewohnheitsschemas verstehen, verfügen wir über mächtige Werkzeuge, um bestehende Gewohnheiten zu ändern oder neue Gewohnheiten zu schaffen. Indem wir den Anreiz identifizieren, das Verlangen verstehen und kontrollieren lernen, die Routine bewusst gestalten und die Belohnung neu ausrichten, können wir effektiv positive Gewohnheiten etablieren und unerwünschte Gewohnheiten durch bessere Alternativen ersetzen. Diese Erkenntnis eröffnet die Möglichkeit, bewusster und gezielter an unseren Verhaltensmustern zu arbeiten und langfristig positive Veränderungen in unserem Leben zu bewirken. Gewohnheitsänderung durch Verknüpfung von Auslösern und Belohnungen. Unser Gehirn und unsere neuronalen Verbindungen verändern sich allmählich und haben eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Gewohnheiten sind also hartnäckig und man kann sie kaum von heute auf morgen völlig ablegen. Unter bestimmten Umständen werden sie uns immer wieder an uns selbst erinnern. Stattdessen sollten wir stärkere und gesündere Gewohnheiten entwickeln. Eine wirksame Methode zur Änderung von Gewohnheiten ist das Habit Reversal Training. Dieses Training zielt darauf ab, die alte Routine durch eine neue Routine zu ersetzen, die den gleichen Auslöser und die gleiche Belohnung verwendet. Dieser Ansatz hilft, Problemverhalten wie zum Beispiel zwanghaftes Nägelkauen oder Rauchen zu überwinden. Dabei werden alternative Verhaltensweisen entwickelt, die das Verlangen nach der alten Routine befriedigen und so die Gewohnheit schrittweise verändern. Die goldene Regel besagt, dass die Verbindung zwischen Auslösern und Belohnungen erhalten bleibt, während die Routine verändert wird. Dieser Ansatz bewährte sich bei der Behandlung von Alkoholismus, Fettleibigkeit und anderen destruktiven Verhaltensweisen. Beispielsweise kann das Verlangen nach Süßigkeiten durch eine gesunde Alternative ersetzt werden, die das gleiche Bedürfnis befriedigt. Programme wie die Anonymen Alkoholiker, AA, sind erfolgreich, weil sie es Alkoholikern ermöglichen, die alten Auslöser und Belohnungen beizubehalten, während sie die Routine ersetzen. AA zwingt die Teilnehmer, ihre Auslöser und Belohnungen zu identifizieren, die ihr Trinkverhalten fördern, und dann neue Verhaltensweisen zu finden. Wenn sie mit dem Rauchen aufhören wollen, sollten sie sich eine andere Routine überlegen, die das Verlangen nach Zigaretten befriedigt. Wenn sie ungesunde Snacks vermeiden möchten, können sie gesunde Alternativen wie Nüsse oder Obst wählen, um ihr Verlangen zu stillen. Wenn sie abnehmen wollen, sollten sie ihre Gewohnheiten analysieren und herausfinden, warum sie wirklich jeden Tag ihren Arbeitstisch verlassen, um einen Snack zu essen. Dann suchen sie lieber jemanden, der mit ihnen spazieren geht, mit ihnen in der Cafeteria plaudert oder schließen sich einer Gruppe an, die gemeinsam Diätziele verfolgt. Die Forschung zeigt eindeutig: Wer seine Gewohnheiten erfolgreich ändern will, muss eine neue Routine finden. Die Erfolgschancen steigen dramatisch, wenn man dies in einer unterstützten Gruppe tut. Vertrauen ist unverzichtbar und entsteht durch gemeinsame Erfahrungen, auch wenn die Gemeinschaft nur aus 2 Personen besteht. Gewohnheiten erkennen – der erste Schritt zur Veränderung. Der Prozess der Verhaltensänderung beginnt immer mit der Bewusstwerdung. Wenn wir unsere Gewohnheit erkennen, sehen wir, wie sie strukturiert ist, welche Motivation unser Verhalten steuert. Wir betrachten unser Handeln aus der Distanz und sehen die wichtigen Details. Oft kann allein die Erkenntnis die Macht einer schlechten Gewohnheit erheblich reduzieren. Übung: Die Gewohnheitsliste erstellen. Bewusstsein schärfen. Eine Methode, sich Gewohnheiten bewusst zu machen, ist die Gewohnheitsliste. Ziel der Gewohnheitsliste ist es, sich bewusst zu machen, welche Gewohnheiten man hat, welche Bedürfnisse man damit befriedigt und welche Auslöser und Belohnungen damit verbunden sind. So können Sie vorgehen. Erstellen Sie eine Liste Ihrer regelmäßigen Gewohnheiten. Schreiben Sie alle Gewohnheiten auf, die Sie im Laufe eines Tages ausführen. Das können Dinge wie Zähne putzen, Kaffee trinken, Fernsehen, Rauchen und so weiter sein. Identifizieren Sie auf der Liste die guten Gewohnheiten und diejenigen, die Sie für schädlich halten und ändern möchten. Identifizieren Sie Auslöser und Belohnungen. Notieren Sie neben jeder Gewohnheit, welches Bedürfnis dahinter steht, was die Handlung auslöst und welche Belohnung Sie daraus ziehen. Zum Beispiel könnten Sie feststellen, dass der Auslöser für den Griff zum Handy Langeweile oder Einsamkeit ist und die Belohnung Ablenkung und das Gefühl der Zugehörigkeit. Reflektieren Sie das Muster. Schauen Sie sich nach einigen Tagen oder Wochen Ihre Liste an. Sie werden Muster erkennen, Auslöser und Belohnungen, die sich wiederholen. Das hilft Ihnen, bewusster zu werden und gibt Ihnen die Möglichkeit, gezielt an der Veränderung Ihrer Gewohnheiten zu arbeiten. Alternative finden. Finden Sie für jede unerwünschte Gewohnheit 3 alternative Verhaltensweisen. Verbinden Sie diese mit dem gleichen Auslöser und bieten Sie eine Belohnung an. Der Grundkonflikt zwischen alt und neu. Eine Gewohnheit zu ändern scheint in der Theorie einfach zu sein. Doch in der Praxis scheitern die meisten dieser Versuche, und das hat viele Gründe. Der wichtigste davon ist der Widerstand gegen das, was uns gefällt und einfach erscheint, gegen die neuen Dinge, die uns nützen, aber entweder wenig attraktiv sind oder zu viel Aufwand und Einschränkung erfordern. Statt Chips, Selleriestangen und mageren Salat zu essen, ist wahrscheinlich gesünder, aber es macht wenig Spaß, vor allem wenn man an einen stark salzigen Geschmack gewöhnt ist. Und wenn man sich entschließt, vegan zu leben, braucht man oft mehr Zeit und Überlegung, um Rezepte zu studieren und zu lernen, wie man ausgewogene vegetarische Gerichte zubereitet und einen Speiseplan aufstellt, damit man keine Vitamine verliert und nicht an Blutarmut leidet. Es besteht ein Konflikt zwischen dem Wunsch nach Belohnung und dem Wunsch, das eigene Verhalten zu kontrollieren. Die Änderung einer Gewohnheit nach einem solchen Muster erfordert unsere ständige Achtsamkeit. Es ist jedoch schwierig, die ganze Zeit über bewusst zu bleiben. Daher bieten Experten auf dem Gebiet der Gewohnheitsänderung viele unterstützende Methoden an, um diesen Widerstand zu überwinden oder schleichend zu umgehen. Mithilfe dieser Methoden ändern viele Menschen erfolgreich ihr Verhalten in einem bestimmten Bereich und oft sogar ihren gesamten Lebensstil. Im Folgenden werden wir darüber sprechen, welche Methoden die Konsolidierung neuer nützlicher Gewohnheiten beschleunigen und erleichtern und was diese Prozesse verlangsamt oder all unsere Bemühungen nutzlos macht. Kapitel 3: Geheimnisse, um alte Gewohnheiten erfolgreich zu ändern oder neue zu entwickeln. Die Show-and-Tell-Methode – automatische Verhaltensweisen bewusst machen. Das Show-and-Tell-System, das James Clear in seinem Bestseller »Die 1%-Methode« beschreibt, ist eine wirksame Strategie, um uns unser automatisches Verhalten immer wieder bewusst zu machen. Die Idee hinter dem Show-and-Tell-System stammt aus der Praxis japanischer Eisenbahner und wurde entwickelt, um die Zahl der Unfälle zu reduzieren. Es ist einfach, aber sehr effektiv. Es bringt eine unbewusste Gewohnheit ins Bewusstsein, indem es die Handlung verbalisiert und visualisiert. Es besteht im Wesentlichen aus 3 Schritten. Schritt 1: Show, zeigen. In diesem Schritt beobachten Sie Ihre Handlung. Lassen Sie die gewohnte Handlung bewusst geschehen, aber nehmen Sie sie genau wahr. Sie können zum Beispiel beobachten, wie Sie zur Snackschublade gehen. Schritt 2: Tell, laut sagen. Jetzt kommt der bewusste Schritt der Verbalisierung. Sagen Sie laut, was Sie gerade tun. In unserem Beispiel könnten Sie sagen: Ich gehe zur Snackschublade, um etwas zu essen. Schritt 3: Reflect, reflektieren. Nachdem Sie die Handlung verbalisiert haben, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, warum Sie diese Handlung ausführen. Welches Bedürfnis, welcher Anreiz steckt dahinter? In unserem Beispiel könnten Sie feststellen, dass Sie aus Langeweile nach einem Snack greifen. Sagen Sie laut: Ich gehe zur Snackschublade, um etwas zu essen, weil ich mich langweile. Indem wir unsere Handlungen beobachten und verbalisieren, machen wir unbewusste Gewohnheiten bewusst. Um zu beginnen, alte Gewohnheiten zu ändern oder neue Gewohnheiten von Grund auf zu entwickeln, brauchen Sie auch einen Veränderungsplan. Absicht formulieren und Umsetzungsplan schreiben. Die Absicht ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg bei der Entwicklung neuer Gewohnheiten. Wenn Sie eine klare Absicht haben, warum und wie Sie eine bestimmte Gewohnheit entwickeln wollen, ist es wahrscheinlicher, dass Sie sie langfristig beibehalten. Die Absicht gibt Ihnen einen starken Antrieb und eine klare Richtung und steigert Ihre Motivation, etwas zu tun. Der Prozess der Absichtsbildung. Klarheit über das Warum. Fragen Sie sich, warum Sie eine neue Gewohnheit entwickeln wollen. Welche Vorteile bringt sie Ihnen? Wie wird sie Ihr Leben verbessern? Je klarer Ihnen das Warum ist, desto motivierter werden Sie sein, die Gewohnheit zu etablieren. Wenn Sie die Antwort auf das Warum kennen, können Sie auch Hindernisse leichter überwinden. Wenn man etwas tun muss, das Selbstbeherrschung erfordert, ist es viel weniger anstrengend, wenn man glaubt, es aus eigenem Antrieb zu tun. Wenn man also das Gefühl hat, es ist eine bewusste Entscheidung oder etwas, das einem Freude macht, weil es jemandem hilft. Hat man dagegen das Gefühl, nicht selbst entscheiden zu können, sondern nur Anweisungen zu befolgen, erschlaffen die selbstregulierenden Muskeln viel schneller. Dies wurde unter anderem durch Experimente von Mark Mirovan, Professor an der Universität von Albany, bestätigt. Studierende wurden in einem Raum geführt, in dem ein Teller mit frisch gebackenen Keksen stand. Eine Gruppe wurde höflich gebeten, die Kekse nicht zu essen, und der Zweck des Experiments wurde erklärt. Die andere Gruppe erhielt kurze Instruktionen ohne Erklärungen oder Interesse an Feedback. Beide Gruppen wurden gebeten, die Kekse 5 Minuten lang zu ignorieren. Keine Gruppe gab der Versuchung nach. Danach wurden die Studierenden gebeten, auf einen Computerbildschirm zu schauen. Auf dem Bildschirm wurden für 500 Millisekunden Zahlen angezeigt und die Aufgabe bestand darin, jedes Mal die Leertaste zu drücken, wenn eine 6, gefolgt von einer 4 erschien. Diese Methode misst die Willensstärke, da sie eine ähnliche Konzentration erfordert wie das Lösen einer schwierigen Denkaufgabe. Die höflich behandelten Studierenden schnitten gut ab, konnten sich auf die Aufgabe konzentrieren und ihre Willenskraft aufrechterhalten. Im Gegensatz dazu schnitt die Gruppe, die unhöflich behandelt wurde, schlechter ab. Sie fühlten sich erschöpft und hatten Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Die Forscher schlossen daraus, dass ihre Willenskraft durch die unhöflichen Anweisungen geschwächt wurde. Man muss aber auch darauf achten, dass die Maßnahmen, die man ergreift, einen sinnvollen und nachvollziehbaren Zweck haben. Verpflichtung. Machen Sie sich eine klare Verpflichtung, die Gewohnheit zu entwickeln. Verwenden Sie zum Beispiel die Formulierung »Ich verpflichte mich dazu, Gewohnheit einfügen, zu entwickeln, um Nutzen einfügen, zu erzielen.« Diese Verpflichtung kann schriftlich festgehalten oder sogar laut ausgesprochen werden. Beispiel: tägliche Morgenmeditation. Angenommen, Sie möchten eine Gewohnheit entwickeln, jeden Morgen zu meditieren. Ihre Absicht könnte lauten: Ich verpflichte mich, jeden Morgen 10 Minuten zu meditieren, um meine geistige Klarheit und innere Ruhe zu fördern. Die Absicht, eine Gewohnheit zu entwickeln, gibt Ihnen eine klare Richtung und einen starken Antrieb. Sie erinnert Sie daran, warum Sie diese Veränderung in Ihrem Leben vornehmen wollen. Die bewusste Verpflichtung kombiniert mit einer klaren Vorstellung der positiven Ergebnisse stärkt Ihre Entschlossenheit und Motivation, die Gewohnheit erfolgreich zu entwickeln und beizubehalten. Umsetzungsplan machen. Ein Umsetzungsplan ist ein weiteres wirksames Instrument, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Sie eine neue Gewohnheit tatsächlich umsetzen. Dabei handelt es sich um einen detaillierten Plan, der festlegt, wann und wo Sie eine bestimmte Handlung ausführen werden. Er definiert auch klare Handlungsschritte. Wenn Sie im Voraus festlegen, wann und wo Sie eine Gewohnheit ausführen werden, minimieren Sie die Wahrscheinlichkeit von Ausreden oder Ablenkungen. Zum Beispiel: Jeden Morgen um 7 Uhr werde ich 10 Minuten auf meiner Terrasse meditieren. Der Prozess der Umsetzungsabsicht. Definieren Sie die Gewohnheit. Beginnen Sie damit, die Gewohnheit präzise und klar zu definieren, die Sie entwickeln möchten. Zum Beispiel 10 Minuten Sitzmeditation. Definieren Sie warum. Ich verpflichte mich jeden Morgen 10 Minuten zu meditieren, um meine geistige Klarheit und mein positives Denken für den neuen Tag zu fördern. Wann und wo? Legen Sie genau fest, wann und wo Sie die Gewohnheit ausführen werden. Das bedeutet, Sie verbinden die Handlung mit einer bestimmten Situation. Jeden Morgen um 7 Uhr werde ich eine 10-minütige Sitzmeditation auf meiner Terrasse durchführen. Formulieren Sie Ihre Umsetzungsabsicht präzise und klar. Benutzen Sie klare Zeiten, Orte. Um Verwirrung zu vermeiden, beschreiben Sie genau, was Sie tun. Der Umsetzungsplan funktioniert auch deshalb besser, weil er die Gewohnheit in eine spezifische Situation einbettet. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit des Aufschiebens oder Vergessens. Sie schaffen eine klare Handlungsstruktur, die es Ihnen erleichtert, die Gewohnheit in Ihren Alltag zu integrieren. Visualisierung verwenden. Sie hörten wahrscheinlich schon oft, dass es für das Gehirn keinen Unterschied macht, ob man sich etwas vorstellt oder tatsächlich tut. Es werden die gleichen neuronalen Verknüpfungen gebildet. Daher kann die Visualisierung des Ergebnisses die Umsetzung der Absicht beschleunigen. Wichtig ist, dass sie die gewünschte Handlung nicht vollständig ersetzt. Verwenden Sie Visualisierung nur als Einstimmung auf das Ergebnis oder als Unterstützung auf dem Weg dorthin. Übung zur Visualisierung. Stellen Sie sich lebhaft vor, wie Ihr Leben aussehen wird, wenn Sie die neue Gewohnheit erfolgreich umgesetzt haben. Visualisieren Sie die positiven Veränderungen, die sich daraus ergeben. Das stärkt den Vorsatz und motiviert zusätzlich. Versuchen Sie, sich mehrere Episoden vorzustellen, in denen Sie das neue Verhalten so detailliert wie möglich anwenden. Wenn Sie mit Laufen oder Yoga beginnen wollen, stellen Sie sich vor, welche Kleidung Sie tragen, in welcher Umgebung und mit wem Sie es tun, welche Gefühle und Körperempfindungen Sie dabei haben. Wenn Sie lernen wollen, gelassen auf Kritik zu reagieren und sich nicht von Selbstvorwürfen und Ausreden leiten zu lassen, stellen Sie sich eine Situation vor, in der Sie geschickt und ruhig an einem Dialog teilnehmen, tief atmen und Ihren Körper entspannt halten. Regelmäßige Visualisierungsübungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, diese Gewohnheit zu entwickeln. Die Übung spricht den Hippocampus, den Neokortex und andere Bereiche des Gehirns und des Nervensystems an. Positive Sprache benutzen. Die Art und Weise, wie wir über Veränderungen sprechen und denken, hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unseren Erfolg bei der Entwicklung neuer Gewohnheiten. Oft neigen wir dazu, unsere Ziele in negativen Begriffen zu formulieren. Weniger essen, nicht rauchen, keinen Stress haben. Aber es gibt eine starke Alternative: positive Formulierungen. Worte haben eine erstaunliche Macht über unser Denken und Handeln. Wenn wir unsere Gewohnheiten ändern wollen, ist es wichtig, unsere Sprache bewusst einzusetzen. Anstatt zu sagen, ich esse nicht so viel, können wir sagen, ich fange an, richtig zu essen. Diese positive Formulierung vermittelt einen aktiven Ansatz, der auf Handeln und Wachstum ausgerichtet ist. Sie hilft uns, unsere Ziele in einem positiven Licht zu sehen und stärkt unsere Motivation. Negative Gewohnheiten in positive Gewohnheiten umzuwandeln, erfordert mehr als nur eine Änderung der Sprache. Es ist eine grundlegende Veränderung der Denkweise. Statt uns auf das zu konzentrieren, was wir nicht tun wollen, richten wir unsere Energie auf das, was wir tun wollen. Wir bewegen uns von der Vermeidung zur Befähigung. Bei der positiven Formulierung geht es nicht nur um die Wahl der Worte, sondern auch darum, sich selbst als Hauptakteur der Veränderung zu identifizieren, indem wir sagen: Ich wähle einen gesunden Lebensstil, übernehmen wir die Verantwortung für unser Handeln. Diese Verinnerlichung der Veränderung stärkt unser Selbstvertrauen und unseren Glauben daran, dass wir die Kontrolle haben. Die positive Formulierung ist mehr als nur eine sprachliche Nuance. Sie ist ein Werkzeug, das uns in die Lage versetzt, Veränderungen mit Zuversicht und Optimismus anzugehen. Wenn wir unsere Gewohnheiten in einem positiven Licht sehen und uns selbst als Schöpfer unserer Realität erkennen, öffnen sich Türen zu einem erfüllten und gesünderen Leben. Die Kraft der Wiederholung. Wenn es darum geht, Gewohnheiten zu entwickeln, sollte man viel mehr Wert auf Wiederholung und Aktion als auf Planung und Vorbereitung legen. Konzentrieren Sie sich auf das Handeln, nicht auf komplexe Planungen. Stellen Sie sich zwei Brüder vor, die in ein anderes Land ziehen und dort die Landessprache lernen, um mit den Verkäufern im Laden, den Ärzten, den Nachbarn, den Behörden kommunizieren zu können, neue Freunde zu finden, einen guten Job zu bekommen oder an der örtlichen Universität zu studieren. Der eine verbringt viel Zeit mit Lehrbüchern und Grammatik und sagt: Ich bin noch nicht bereit, mich zu verständigen, denn mein Wortschatz ist klein. Ich habe einen starken Akzent und ich spreche mit Fehlern. Der zweite kennt am Anfang nur 100 Wörter, ein paar grammatikalische Regeln und spricht mit einem monströsen Akzent, sodass ihn niemand versteht. Aber er geht auf die Leute zu und beginnt ein Gespräch. Er nutzt seine spärlichen Sprachkenntnisse und ergänzt sie mit einem Lächeln, einem verzweifelten Gesichtsausdruck oder Gesten. Er hört sich die Sprache der Einheimischen an, ahmt sie nach, lernt neue Wörter und gängige Redewendungen, liest Schilder in Geschäften und an Automaten, schreibt Nachrichten in Messenger. Er lernt sehr schnell die Sprache der anderen zu verstehen und sein Akzent verschwindet nach und nach. Natürlich muss er hin und wieder in einem Wörterbuch oder einem Lehrbuch nachschlagen, um die Rechtschreibung oder die Konjugation zu lernen. Aber er braucht dafür dreimal weniger Zeit als der erste Bruder. Ein halbes Jahr später hat er neue Hobbys, neue Freunde am neuen Ort. Er passte sich perfekt an das Leben vor Ort an. Aber der erste Bruder bereitet sich immer noch auf die Kommunikation vor und bittet den zweiten ständig, sein Dolmetscher und Vermittler zu sein. Am effektivsten lernt man nicht durch endloses Planen, sondern durch tatsächliches Üben. Der Schlüssel zur Gewohnheitsbildung ist auch der Prozess der Wiederholung. Wenn man eine Handlung wiederholt ausführt, wird sie allmählich automatisch und man kann sich komplexeren Aufgaben widmen. Zuerst lernt man das Schema eines Tanzes, dann perfektioniert man die Bewegung, die Atmung, die Interaktion mit dem Partner oder den Partnern. Das Gehirn passt sich an, indem es die neuronalen Verbindungen stärkt, die mit dieser Handlung verbunden sind. Je öfter wir eine Handlung ausführen, desto mehr wird sie Teil unseres Verhaltensrepertoires. Die Konzentration auf die Aktion hilft auch, den psychologischen Widerstand zu minimieren. Wenn wir uns auf die Handlung konzentrieren, vermeiden wir das Gefühl der Überforderung und schaffen Raum für Fortschritt. Es ist auch von Bedeutung, dass die Zeit, die wir aufwenden, um eine Gewohnheit einzuführen, nicht so entscheidend ist wie die Häufigkeit, mit der wir sie durchführen. Ein langer Plan oder eine aufwendige Vorbereitung sind vielleicht weniger wichtig als die einfache Tatsache, dass wir die Handlung immer wieder wiederholen. Das bedeutet nicht, dass wir keine Planung brauchen. Sie bildet die Grundlage für unser Handeln und hilft, es bewusst zu machen. Aber letztlich sind es die Handlungen, die unsere Gewohnheiten prägen. Wenn Sie also in der Planungsphase stecken geblieben sind, ist es höchste Zeit zu handeln. Und zwar immer wieder, trotz möglicher Fehler und Rückschläge. Alte und neue Gewohnheiten intelligent kombinieren. Eine Eigenschaft der menschlichen Psyche wird von Pädagogen und Marketingfachleuten oft ausgenutzt. Wir nehmen eine neue Sache leichter wahr, wenn sie etwas hat, das wir schon kennen. Wir sind eher bereit, neue Produkte zu kaufen, wenn es sich um bessere Versionen alter Produkte handelt oder wenn sie in irgendeiner Weise mit ihnen kombiniert sind. Schrittweise Veränderungen fallen uns leichter als radikale Veränderungen unseres Lebensstils. Es kostet uns einfach weniger Energie und wir müssen weniger Hindernisse überwinden. Wenn Sie also beschließen, eine neue Gewohnheit zu entwickeln, finden Sie dafür einen bequemen Platz unter den bestehenden Gewohnheiten. Alte Gewohnheiten als Auslöser fürs Neue benutzen. Statt eine neue Gewohnheit aus dem Nichts zu entwickeln, verwenden Sie eine bestehende Gewohnheit als Auslöser für die neue Gewohnheit. Dies geschieht durch die Anwendung des »Nachdem ich, werde ich« Formats. Wir besprachen bereits das Beispiel der Morgenmeditation. Ihre bestehende Gewohnheit könnte sein, jeden Morgen Ihren Kaffee zu trinken. Das »Nachdem ich« Format würde so aussehen. Nachdem ich meinen Morgenkaffee getrunken habe, nehme ich mir 10 Minuten Zeit, um zu meditieren. Beispiel 2. Dankbarkeit. Vielleicht möchten Sie dankbarer durch den Tag gehen. Ihre bestehende Gewohnheit könnte das Mittagessen um 13 Uhr sein. Die Formel würde lauten: Nachdem ich mich zum Mittagessen hingesetzt habe, werde ich eine Sache nennen, die heute passiert ist und für die ich dankbar bin. Beispiel 3. Nach dem Essen den Tisch abwischen. Nachdem ich das schmutzige Geschirr weggeräumt habe, wische ich sofort den Tisch ab. Schichtweise Gewohnheiten. Eine andere Möglichkeit ist die Entwicklung von Gewohnheiten in Schichten. Dabei werden neue Handlungen in bestehende Rituale eingefügt. Im Marketing wird das Konzept der geschichteten Gewohnheiten verwendet, um neue Verbrauchergewohnheiten zu entwickeln. Wenn zum Beispiel ein Radiosender einen neuen Hit vorstellt, wird dieser in der Regel zwischen zwei bekannten und beliebten Hits eingefügt. Auf diese Weise gewöhnt sich das Publikum allmählich daran. Und neue Produkte werden oft in der Mitte eines Kataloges oder einer Mailingliste zwischen den beliebtesten Produkten angeboten. Auch für uns kann die Gewohnheitsbildung in Schichten ein mächtiges Werkzeug werden, um Veränderungen herbeizuführen, ohne den Alltag komplett umkrempeln zu müssen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein abendliches Ritual. Sie räumen das Geschirr weg und wischen den Tisch in der Küche ab. Dann gehen Sie ins Schlafzimmer und lesen ein Buch. Sie möchten einen gesünderen Lebensstil pflegen, den Wasserhaushalt Ihres Körpers am Morgen wieder ausgleichen und auch Ihre Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Dazu müssen Sie morgens ein Glas Wasser trinken. Hier können Sie das Konzept der geschichteten Gewohnheiten anwenden. Wenn Sie die Küche verlassen, schenken Sie sich ein Glas Wasser ein, stellen es auf den Nachttisch und trinken es am nächsten Morgen, wenn Sie aufwachen. In ähnlicher Weise können Sie schichtweise Gewohnheiten auch für andere Veränderungen in Ihrem Leben nutzen. Probieren Sie es aus und sehen Sie, wie diese Methode Ihnen helfen kann, neue Gewohnheiten zu entwickeln. Das Prinzip der kleinen Schritte benutzen, um Widerstand zu reduzieren. Der Gedanke an radikale Veränderungen kann überwältigend sein, aber es gibt eine effektive Methode, die auf kleinen Schritten basiert. Die Technik der Mini-Gewohnheiten und der 1%-Methode. In der Welt der Gewohnheiten sind es die kleinen Schritte, die den Unterschied machen. Die beiden Methoden helfen uns, die Barrieren der Trägheit und Überforderung zu überwinden und nachhaltige Veränderungen zu schaffen. Es ist die Erinnerung daran, dass unser Weg zu einer besseren Version von uns selbst aus vielen kleinen Schritten besteht, die uns schließlich zum Erfolg führen. Es ist für uns viel schwieriger, überhaupt mit dem Handeln zu beginnen, als unser Handeln härter zu machen oder unsere Intensität zu erhöhen. Mit diesen Methoden können wir dieses Problem lösen. Die Macht der Mini-Gewohnheiten. Stephen Geis, Autor von »Viel besser als gute Vorsätze«, stellt die Idee der Mini-Gewohnheiten vor. Eine Mini-Gewohnheit ist eine sehr kleine, positive Aktivität, zu der man sich jeden Tag verpflichtet. Sie ist so klein, dass sie fast lächerlich einfach erscheint. Es könnte zum Beispiel sein, einen Liegestütz zu machen, eine Seite in einem Buch zu lesen oder eine Minute zu meditieren. Eine Mini-Gewohnheit ist im Grunde eine sehr kleine Version von etwas, das Sie regelmäßig tun möchten. Wenn es Ihr Ziel ist, jeden Tag 50 neue Wörter in einer Fremdsprache zu lernen, beginnen Sie mit mindestens 3 Wörtern. Aus dem Plan, generell positiv zu denken, wird das Mini-Ziel, 2 positive Gedanken pro Tag zu haben, und so weiter. Die Kunst besteht darin, Mini-Gewohnheiten so zu formulieren, dass sie wenig Widerstand hervorrufen. Wenn Sie sich vornehmen, jeden Tag eine Stunde ins Fitnessstudio zu gehen, könnte die Mini-Gewohnheit lauten: Ich werde eine Minute lang eine Übung machen. Dieser Ansatz verringert den inneren Widerstand, erfordert wenig Willenskraft und macht es viel wahrscheinlicher, dass Sie die Handlung tatsächlich ausführen. Das wichtigste Prinzip bei der Entwicklung einer Mini-Gewohnheit? Kein Widerstand. Wenn Ihnen die Gewohnheit zu schwierig erscheint, reduzieren Sie die Anforderungen. Fällt es Ihnen schwer, jeden Tag 10 neue Fremdwörter zu lernen? Lernen Sie 5 auf einmal. Nach und nach, wenn es zur Gewohnheit geworden ist und Ihnen nichts mehr ausmacht, können Sie die Anforderungen etwas erhöhen. Mini-Gewohnheiten funktionieren, weil wir nur wenig Willenskraft brauchen, um uns zu etwas zu zwingen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nach der Erfüllung der relativ kleinen Anforderungen noch etwas drauflegen, ist aber recht hoch, weil Sie sich das positive Verhalten angewöhnen wollen und Ihr innerer Widerstand durch den ersten Schritt geringer geworden ist. Die 1%-Methode für kontinuierliche Verbesserungen. James Clear, Autor des Bestsellers »Die 1%-Methode«, schlägt Ähnliches vor. Die Idee ist, jeden Tag nur 1% Verbesserung anzustreben. Auch diese Methode basiert auf der Idee, dass konstante, aber kleine Anstrengungen langfristig zu großen Veränderungen führen können. Ähnlich dem Zinseszinseffekt in der Finanzwelt summieren sich kleine Fortschritte im Laufe der Zeit zu großen Ergebnissen. Die Vorteile von kleinen Schritten. Mini-Gewohnheiten und die 1%-Methode haben mehrere Vorteile. Erstens überwinden sie den inneren Widerstand, weil die Aktionen so klein sind. Das minimiert das Gefühl der Überforderung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie handeln. Selbst wenn sie nur die kleine Menge tun, die sie sich vornahmen, wird das Verhalten allmählich zur Gewohnheit. An diesem Punkt können sie ihr Mini-Ziel ändern und erhöhen. Ein weiterer Vorteil ist der stetige Erfolg, den Sie erzielen, und die Selbstwahrnehmung, dass Sie Ihre Ziele erreichen. Auf diese Weise vermeiden Sie die negativen Gefühle von Schuld und Versagen, die normalerweise mit dem Nicht-Erreichen eines Ziels verbunden sind. Das Erreichen einer Mini-Gewohnheit oder einer 1%igen Verbesserung erzeugt ein Gefühl der Zufriedenheit und des Fortschritts, was die Motivation steigert. Mit der Zeit wird die Gewohnheit zu einem festen Bestandteil des Lebens und bildet die Grundlage für größere Veränderungen. Übung zum Nachdenken. Überlegen Sie, welche Gewohnheiten Sie entwickeln möchten. Welche Handlung könnte zu einer kleinen Gewohnheit werden? Gewohnheiten attraktiver machen. Eine andere Möglichkeit, den Widerstand zu umgehen, besteht darin, die Gewohnheit attraktiver zu machen. Belohnungen klar und sichtbar machen. Wenn Sie daran arbeiten, eine neue Gewohnheit zu entwickeln, ist es von großer Bedeutung, dass Sie neben den langfristigen Belohnungen wie verbessertes Wohlbefinden, Gewichtsabnahme, gesteigerte Stimmung und bessere Beziehungen auch klare und angenehme sofortige Belohnungen für sich definieren. Sofortige Belohnungen für positive Gewohnheiten. Betrachten wir zum Beispiel die Gewohnheit, regelmäßig im Fitnessstudio zu trainieren. Direkt nach dem Training könnten Sie sich in der nahegelegenen Gesundheitsbar einen erfrischenden Smoothie gönnen. Und nachdem Sie 3 Trainingseinheiten abgeschlossen haben, könnte eine entspannende Massage auf dem Plan stehen. Es ist erfreulich, im Fitnessstudio Menschen zu treffen, die man mag, und während des Trainings die Lieblingsmusik zu hören. Dennoch ist es wichtig, dass die Belohnung im Einklang mit den Zielen der Gewohnheit stehen. Beispielsweise würde es nach dem Training nicht viel Sinn machen, sich mit übermäßigem Essen zu belohnen oder nach einer beruhigenden Meditation einen koffeinhaltigen Kaffee zu trinken und gleichzeitig die Nachrichten zu verfolgen. Um den präfrontalen Kortex zu überwältigen, muss die Belohnung sofort verfügbar und für eine maximale Wirkung sichtbar sein. Machen Sie die Vorteile sichtbar. Wenn es darum geht, Geld zu sparen, richten Sie ein Sparkonto ein, auf das automatisch ein bestimmter Betrag von Ihrem Gehalt überwiesen wird. Auf diese Weise erhalten Sie die sofortige Befriedigung, dass Sie Geld auf die Seite legen, während Sie gleichzeitig langfristige finanzielle Ziele verfolgen. Selbstbildbestätigung. Bei der Entwicklung von Gewohnheiten können Sie die sofortige Belohnung nutzen, um Ihr Selbstbild zu bestätigen. Das erfolgreiche Abschließen einer Gewohnheit kann das Bild stärken, dass Sie von sich selbst als einer Person haben, die Veränderungen umsetzen kann. Dies wird besonders deutlich, wenn Sie die Methode der kleinen Gewohnheiten anwenden. Allmählich werden Sie feststellen, dass viele Gewohnheiten intrinsische Belohnungen in sich tragen. Nach dem Training verbessert sich beispielsweise Ihre hormonelle Balance, wodurch Stress abgebaut wird und Ihre Stimmung steigt. Kurze Meditationsübungen klären möglicherweise Ihre Gedanken. Ein Kräutertee am Nachmittag anstelle von Kaffee kann Ihnen zu besserem Schlaf verhelfen und angenehme Träume bescheren. Halten Sie sich vor Augen, dass das Definieren klarer und angenehmer Belohnungen den Prozess der Gewohnheitsbildung unterstützen kann, indem es Ihnen hilft, Ihre Motivation aufrechtzuerhalten und den Wert der Veränderung zu schätzen. Alte Gewohnheiten als Belohnung für die neue. Wir sprachen bereits über Fälle, in denen eine alte Gewohnheit zum Anreiz für eine neue Gewohnheit wird. Sie kann aber auch als Belohnung dienen. Kombinieren Sie Gewohnheiten mit Ihren Lieblingsbeschäftigungen. Sie werden ein Verhalten eher attraktiv finden, wenn Sie gleichzeitig einer Ihrer Lieblingsbeschäftigungen nachgehen können. Im Fitnessstudio Boulevardzeitungen zu lesen und Reality-TV zu schauen, ist eine gute Kombination. Und im Gegensatz dazu, Sie möchten mehr lesen. Gleichzeitig lieben Sie Sport, weil er Ihnen hilft, Stress abzubauen und sich attraktiv, selbstbewusst und modern zu fühlen. Sie können Hörbücher und Podcasts hören, während Sie trainieren oder joggen. Das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, ist eine der Möglichkeiten, eine psychologische Theorie anzuwenden, die als Premack-Prinzip bekannt ist, benannt nach der Arbeit von Professor David Premack. Er besagt, dass wahrscheinliches Verhalten unwahrscheinliches Verhalten verstärkt. Verbinden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen, um eine Reihe von Regeln aufzustellen, die Ihr Verhalten bestimmen. Manchmal erfordert eine unangenehme Aufgabe hohe Konzentration und kann nicht mit einer angenehmen Aufgabe kombiniert werden. In diesem Fall ist es einfacher, das eine nach dem anderen zu tun. Wenn Sie Sportnachrichten sehen wollen, aber noch Verkaufsgespräche führen: Nachdem ich aus der Mittagspause zurück bin, werde ich 3 potenzielle Kunden anrufen müssen. Nachdem ich 3 potenzielle Kunden angerufen habe, werde ich Sportnachrichten schauen wollen. Oder ein anderes Beispiel. Nachdem ich mein Handy herausgeholt habe, werde ich 10 Burpees machen müssen. Nachdem ich 10 Burpees gemacht habe, werde ich Facebook checken wollen. Umsetzung von Gewohnheiten erleichtern. In seinem bemerkenswerten Buch über Essentialismus schreibt Greg McKeown, dass die Essenz dieser Methode nicht mehr harte Arbeit ist, sondern die Beseitigung aller Hindernisse auf dem Weg zum Ziel. Menschen neigen dazu, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen, den Weg, der die geringste Anstrengung erfordert. Indem wir die gewünschte Handlung leicht zugänglich machen und den Widerstand minimieren, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Handlung regelmäßig ausführen. Ein klassisches Beispiel ist der Besuch eines Fitnessstudios. Wenn das Fitnessstudio weit entfernt ist und der Weg dorthin beschwerlich ist, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass wir regelmäßig trainieren. Liegt das Fitnessstudio jedoch in der Nähe unserer Wohnung oder auf dem Weg zur Arbeit, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir es aufsuchen, da der Aufwand geringer ist. Und was ist, wenn das Fitnessstudio leckeres, veganes Essen anbietet und jemand dort trainiert, den wir wirklich mögen? Dieses Prinzip lässt sich auf alle Bereiche unseres Lebens anwenden. Wenn wir eine positive Gewohnheit entwickeln wollen, sollten wir sicherstellen, dass die erforderlichen Handlungen einfach und leicht auszuführen sind. Wenn wir zum Beispiel vorhaben, mehr Wasser zu trinken, könnten wir eine Wasserflasche auf unseren Schreibtisch stellen, um die Mühe, ein Glas zu füllen, zu minimieren. Wenn wir mehr Obst und Gemüse essen wollen, können wir einen Teller neben unseren Schreibtisch stellen. Wenn wir morgens zum Sport gehen wollen, können wir unsere Sportbekleidung vorbereiten und sie auf einen Stuhl neben dem Bett hängen. Genauso wichtig ist es, Hindernisse für schlechte Gewohnheiten zu schaffen. Wenn wir zum Beispiel weniger Zeit mit sozialen Medien verbringen wollen, können wir Apps von unseren Geräten löschen oder Benachrichtigungen deaktivieren. Indem wir Barrieren errichten, erhöhen wir den Widerstand gegen unerwünschtes Verhalten. Wenn wir unsere Umgebung so gestalten, dass positive Gewohnheiten gefördert und negative erschwert werden, nutzen wir die Kraft des geringsten Widerstands, um uns auf den Weg der Veränderung zu begeben. Indem wir die Dinge, die wir erreichen wollen, leichter zugänglich machen, erhöhen wir die Chance, dass wir sie auch tatsächlich erreichen. Fortschritte verfolgen und aufzeichnen. Ein Gewohnheitstracker ist eine einfache Möglichkeit, um zu sehen, ob Sie Ihren Gewohnheiten folgen. Wenn Sie Ihre Gewohnheiten aufzeichnen, werden Sie sich bewusst, was Sie regelmäßig tun. Vielleicht sind Sie überrascht, wie oft Sie bestimmte Dinge tun oder wie selten Sie anderen nachgehen. Diese Erkenntnis ist der erste Schritt zur Veränderung. Gewohnheitsprotokolle und andere visuelle Formen der Fortschrittsbewertung werden Ihnen Freude und Genugtuung bringen, da sie klare Beweise für Verbesserungen liefern. Wenn Sie Ihre Gewohnheiten und Fortschritte aufzeichnen, können Sie sehen, wie weit Sie kamen und was Sie bereits erreichten. Dies kann sehr motivierend sein und Ihnen helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das Festhalten von Fortschritten, auch wenn sie noch so klein sind, kann Ihre Motivation steigern. Es ist befriedigend, aufzuschreiben, was Sie erreichten, sei es eine kleine Gewohnheit, das Erreichen eines Fitnessziels oder das Lesen eines Buches. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn Sie Ihre Gewohnheiten aufzeichnen, können Sie Muster und Trends erkennen. Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie bestimmte Gewohnheiten an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten ausüben. Dies kann Ihnen helfen, Auslöser oder Situationen zu identifizieren, die bestimmte Gewohnheiten fördern oder behindern oder Ihren Zeitplan zu optimieren. Wenn Sie Ihre Gewohnheiten beobachten, können Sie leicht feststellen, in welchen Bereichen Anpassungen erforderlich sind. Wenn Sie beispielsweise versuchen, sich gesünder zu ernähren, können Sie feststellen, dass Ihre Snack-Gewohnheiten am Nachmittag eine Herausforderung darstellen. Sie können dann gezielte Maßnahmen ergreifen, um diesen Bereich zu verbessern. Wenn Sie Ihre Gewohnheiten schriftlich festhalten, haben Sie auch eine visuelle Erinnerung an Ihre Ziele und Verpflichtungen. Dies kann Sie ermutigen, Ihre Versprechen an sich selbst zu halten. Wenn Sie Ihre Gewohnheiten beobachten und Ihre Fortschritte schriftlich festhalten, geben Sie sich selbst ein mächtiges Werkzeug zur Selbstverbesserung an die Hand. Kapitel 4: Wie Umfeld unsere Gewohnheiten prägt. Wie wir handeln, ist nicht nur das Ergebnis unseres persönlichen Willens und unserer Entscheidungen. Unsere natürliche und soziale Umwelt spielt eine entscheidende Rolle bei der Formung unserer Gewohnheiten. Die Rolle von Ort und Situation. Das Gehirn verändert sich schneller und bildet in neuen Umgebungen neue neuronale Verbindungen. James Clear berichtet von einem ungewöhnlichen Phänomen. Während des Vietnamkriegs waren etwa 20% der amerikanischen Soldaten heroinabhängig. Jeder Dritte hatte Heroin zumindest probiert. Nach der Heimkehr wurden aber nur 5% im ersten Jahr wieder süchtig. Das veranlasste sogar Wissenschaftler dazu, die Art und Weise, wie sie Sucht betrachten, zu ändern. Viele von uns wissen auch, dass Alkoholiker und Drogenabhängige, die in Rehabilitationszentren scheinbar ein neues Leben beginnen, in ihr gewohntes Umfeld und in ihre Sucht zurückkehren. Dies sind nur konkrete Beispiele für den Einfluss des Umfelds auf Süchte und schlechte Gewohnheiten. Warum fällt es leichter, schlechte Gewohnheiten in einem neuen, günstigen Umfeld aufzugeben? Dafür gibt es mehrere Gründe. In einer neuen, anderen Umgebung ist es leichter, neue neuronale Verbindungen zu knüpfen, während die alten nicht mehr gebraucht werden. Es gibt weniger Anreize, zu alten Gewohnheiten zurückzukehren. Beispielsweise ist es schwierig, nach einem Umzug in ein anderes Land an Drogen zu gelangen. Unser Gedächtnis ist so organisiert, dass ein bestimmter Ort auch mit einer bestimmten Gewohnheit verbunden sein kann. Der neue soziale Kreis hat andere Werte, Interessen und Ideale. Meine Frau und ich leben jetzt vegetarisch. Das ging nicht von heute auf morgen, sondern kostete uns einige Jahre und viel Mühe. Als wir vor einigen Jahren an Yoga-Retreats teilnahmen, stellten wir fest, wenn das Klima warm ist, es viele vegetarische Gerichte gibt, die von den Köchen des Retreat-Zentrums zubereitet werden und eine Gruppe von Gleichgesinnten da ist, ist es leicht, sich vegan zu ernähren und gesunde Essgewohnheiten beizubehalten. Aber wie schwierig war es, dies in einem kälteren Klima beizubehalten, wo man die vegetarischen Gerichte selbst auswählen und zubereiten muss und wo der soziale Kreis aus Menschen mit sehr unterschiedlichen Essgewohnheiten besteht? Wie das Umfeld ungesunde Gewohnheiten fördert. Der Einfluss des Umfelds auf unsere Gewohnheiten ist ein Phänomen, das der Einzelhandel schon lange erkannte. Die Art und Weise, wie Geschäfte gestaltet sind, beeinflusst unser Kaufverhalten. Dieses Prinzip wird oft als Choice Architecture bezeichnet, bei der die Produkte in Supermärkten so angeordnet werden, dass bestimmte Verhaltensweisen gefördert werden. Produkte, die sich auf Augenhöhe befinden, werden eher gekauft als solche, die sich weiter unten befinden. Aus diesem Grund stehen teure Marken immer an den leicht zugänglichen Stellen im Regal, weil sie den höchsten Gewinn bringen, während billigere Alternativen weiter hinten an unzugänglicheren Stellen platziert werden. Dasselbe Prinzip gilt auch für die Endschalter. Sie sind die Geldmaschinen des gesamten Einzelhandels. Cola und ungesunde Snacks stehen oft neben der Kasse, um unsere Aufmerksamkeit zu erregen und den Kauf anzukurbeln und lassen uns wenig Zeit, darüber nachzudenken, ob sie uns wirklich nützen oder nicht. Je offensichtlicher ein Produkt oder eine Dienstleistung verfügbar ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gekauft wird. Aber auch das Gegenteil ist möglich. Wenn Sie alle Erinnerungen an eine schlechte Gewohnheit aus Ihrer Umgebung entfernen, insbesondere visuelle Erinnerungen, werden Sie weniger versucht sein, ihr zu folgen. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Arbeit nicht beenden können, legen Sie Ihr Handy für ein paar Stunden in einen anderen Raum. Wenn Sie sich ständig wie ein Versager fühlen, hören Sie auf, sich die Profile anderer Menschen in sozialen Netzwerken anzusehen und sich mit ihnen zu vergleichen. Wenn Sie sich von Chips und Süßigkeiten fernhalten wollen, stellen Sie sie in die hinterste Ecke des Schranks. Das erhöht auch den körperlichen Aufwand, um an diese ungesunden Dinge heranzukommen. Wenn Sie zu viel Zeit vor dem Fernseher verbringen, stellen Sie ihn aus dem Schlafzimmer weg. Wenn Sie zu viel Videospiele spielen, schalten Sie die Konsole nach jedem Gebrauch aus und stellen Sie sie in einen Schrank. Und so weiter. Halten Sie Ihre Umgebung frei von Reizen, die schlechte Gewohnheiten fördern. Entfernen Sie unnötige Verlockungen und sorgen Sie dafür, dass Ihre Umgebung mit dem Verhalten übereinstimmt, das Sie anstreben. Schaffen Sie eine Umgebung, die sozusagen frei von Versuchungen ist. Diese Grundsätze können Sie auch nach einer schwierigen Trennung anwenden. Werfen Sie Geschenke und andere Dinge weg und löschen Sie Fotos von Ihrem Ex oder Ihrer Ex-Freundin. Entfernen Sie sie, ihn, aus Ihren Freunden in sozialen Netzwerken und ihre, seine Nummer aus dem Telefonspeicher. Wenn die Person Sie selbst blockierte, ist das ein Segen. Wenn es Orte, Parks, Restaurants, bestimmte Musik, Filme oder Gerüche gibt, die Erinnerungen an diese Person wecken, meiden Sie sie. Und natürlich ist es am besten zu verreisen oder für einige Monate in einer anderen Stadt oder sogar in einem anderen Land zu leben und einen neuen sozialen Kreis zu finden. Brücken hinter sich abbrechen. Im Jahr 1519 führte der spanische Eroberer Hernán Cortés eine Expedition nach Mexiko an. Er und seine Männer standen vor der Herausforderung, die für ihren Widerstand bekannten Azteken zu besiegen. Cortés erkannte jedoch, dass sich seine Männer in Zeiten der Schwäche zurückziehen könnten. Um dies zu verhindern, steckte er die Schiffe in Brand, die ihnen die Flucht ermöglichten. So waren sie gezwungen, sich ganz auf ihre Aufgabe zu konzentrieren. Diese Entscheidung, die Fluchtoption auszuschalten, stärkte ihre Entschlossenheit und führte schließlich zu ihrem Erfolg. Als John Hargrave, der Autor des Mindhacking-Konzepts, beschloss, mit dem Trinken aufzuhören, verbrannte er ebenfalls die Schiffe. Er warf alle Schnapsflaschen aus seiner Hausbar weg. So wie Cortés seine Schiffe versenkte, sollten auch sie den Weg zur Schwäche versperren. Entfernen Sie alles, was Sie in Versuchung führen könnte, aus Ihrem Büro und Ihrem Zuhause. Gehen Sie ohne Kreditkarte einkaufen. Nehmen Sie nur so viel Geld mit, wie Sie ausgeben wollen. Keines dieser Manöver schließt einen Sinneswandel aus, aber es macht ihn zumindest verdammt unbequem. Unterstützendes Umfeld für neue Gewohnheiten schaffen. Sie können diese Prinzipien auch nutzen, um positive Veränderungen in Ihrem Leben herbeizuführen. Wenn Sie zum Beispiel eine gesündere Gewohnheit entwickeln möchten, können Sie Ihre Umgebung so gestalten, dass sie dieses Verhalten unterstützt. James Clear nennt dies Umweltoptimierung. Sie können Ihre Umgebung so anpassen, dass das gewünschte Verhalten attraktiver und leichter zugänglich wird. Wenn Sie regelmäßig Vitamine einnehmen möchten, stellen Sie eine Flasche mit Tabletten neben den Wasserhahn im Badezimmer. So fällt es leichter, sich an die Einnahme zu erinnern. Wenn Sie morgens laufen wollen, legen Sie Ihre Laufkleidung am Abend vorher bereit und hängen Sie sie auf einen Stuhl neben Ihrem Bett. Das verringert die Reibung beim Suchen der richtigen Kleidung und erleichtert den Start. Wenn Sie anfangen wollen, mehr Obst und Gemüse zu essen, stellen Sie es in Sichtweite. Es kann auch hilfreich sein, visuelle Erinnerungen, Symbole für die neue Gewohnheit zu haben. Wenn Sie zum Beispiel Yoga machen, kaufen Sie Schmuck für sich selbst oder eine Tasche im indischen Stil für Ihr Zuhause. Lebensstil. Wir können auch die Fähigkeit unseres Gehirns beeinflussen, Gewohnheiten zu bilden. Das sind also die wichtigsten Wege, um unsere Gewohnheiten so schnell wie möglich zu ändern. Ernährung. Je gesünder unsere Ernährung ist, desto schneller bilden sich neuronale Verbindungen. Am wichtigsten sind Nahrungsmittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Das sind Fettsäuren, die in Pflanzenölen, Meeresfrüchten und einigen Nüssen enthalten sind. Auch die Vitamine B6 und B12 sind wichtig. Sie sind an der Zellreparatur beteiligt und regulieren die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Ein zu viel an diesen Vitaminen kann jedoch nur von Nachteil sein. Systematische aerobe Bewegung. Beim Sport atmen wir oft und tief, wodurch mehr Sauerstoff ins Gehirn gelangt, was wiederum die Bildung von Nervenzellen fördert. Außerdem ist es eine neue Gewohnheit an sich. Regelmäßige geistige Anstrengung. Das Lesen von Büchern, das Lösen von Rätseln und Kreuzworträtseln hilft, alte Nervenzellen durch neue zu ersetzen. Wir übernehmen Gewohnheiten von Menschen, die uns umgeben. Wir Menschen sind soziale Wesen. Unser evolutionäres Erbe konditioniert uns darauf, uns an sozialen Normen zu orientieren und uns der Gruppe anzupassen, um unsere Überlebenschancen zu erhöhen. Dieses Bedürfnis, in der Gemeinschaft akzeptiert und anerkannt zu werden, beeinflusst auch heute noch stark unser Verhalten. Das Konzept des sozialen Beweises, wie Psychologen es nennen, besagt, dass Menschen dazu neigen, das Verhalten anderer in einer bestimmten Situation als Richtschnur für ihr eigenes Verhalten zu nehmen. Dabei spielen Emotionen wie der Wunsch nach Zugehörigkeit, Akzeptanz und Vermeidung sozialer Ausgrenzung eine wichtige Rolle. Unser Verhalten wird durch soziale Emotionen wie Scham, Schuld oder aber Stolz gesteuert. Ein klassisches Beispiel für den Einfluss sozialer Konformität auf die individuelle Wahrnehmung und Urteilsfähigkeit ist das berühmte Linienlängenexperiment, das der Psychologe Solomon Asch in den 1950er Jahren durchführte. In diesem Experiment wurden einige Teilnehmer in eine Gruppe von Komplizen gestellt, die von den Wissenschaftlern instruiert wurden, absichtlich falsche Antworten zu geben. Die echten Teilnehmer wussten nicht, dass ihre Mitspieler Komplizen waren. Die Aufgabe bestand darin, die Länge von Linien auf verschiedenen Karten zu vergleichen und dann die richtige Antwort zu geben. Der entscheidende Moment des Experiments kam, als die Komplizen absichtlich falsche Antworten gaben. Sie behaupteten zum Beispiel, dass Linien, die scheinbar gleich lang waren, ihrer Meinung nach unterschiedlich lang waren. Dann wurden die echten Teilnehmer gebeten, ihre Antwort zu geben. Viele von ihnen, die die Wahrheit klar erkennen konnten, stimmten dennoch oft mit den falschen Antworten der Gruppe überein. Dieses Experiment zeigte die starke Tendenz der Menschen, ihre eigene Wahrnehmung und ihr Urteil zugunsten der Mehrheitsmeinung zu verändern. Selbst wenn die richtige Antwort offensichtlich war, stimmten die Teilnehmer oft aus sozialen Gründen zu, um der Gruppe anzugehören, was das individuelle Verhalten in Gruppensituationen beeinflussen kann. Das Linienlängenexperiment bleibt ein wichtiger Meilenstein in der Psychologie, der das Verständnis von Gruppenverhalten und Konformitätsdruck vertiefte. Unser Gehirn ist außerdem mit Spiegelneuronen ausgestattet, die uns dazu veranlassen, das Verhalten anderer Menschen nachzuahmen und uns von ihren Handlungen anstecken zu lassen. Wenn jemand in unserer Umgebung positive Verhaltensweisen zeigt, sind wir eher bereit, diese nachzuahmen. Wessen Gewohnheiten tendieren wir am ehesten zu übernehmen und warum? Studien zeigen, dass es drei Gruppen von Menschen gibt, die unser Verhalten am stärksten beeinflussen. Das sind unsere engsten Freunde und Verwandten, Autoritäten und die sogenannte Mehrheit. Familienmitglieder und enge Freunde haben den größten Einfluss auf unser Verhalten. Das liegt daran, dass wir uns besonders stark von Menschen beeinflussen lassen, die uns nahestehen, weil wir ihren Rat und ihre Meinung schätzen. Eine bahnbrechende Studie, bei der 12.000 Menschen über 32 Jahre hinweg beobachtet wurden, ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, fettleibig zu sein, um 57% steigt, wenn man einen übergewichtigen Freund hat. Das gilt auch umgekehrt. Eine andere Studie ergab, dass, wenn eine Person in einer Beziehung Gewicht verliert, der Partner in etwa einem Drittel der Fälle ebenfalls abnimmt. Außerdem neigen wir dazu, das Verhalten der Mehrheit zu übernehmen. Wenn wir sehen, dass eine große Anzahl von Menschen eine bestimmte Handlung ausführt, sind wir eher bereit, diesem Verhalten zu folgen, weil wir annehmen, dass es richtig ist. Auch Personen mit Autorität oder hohem Status haben einen Einfluss auf uns. Ihr Verhalten wird oft als vorbildlich angesehen und wir neigen dazu, ihre Gewohnheiten nachzuahmen. Genau aus diesem Grund werden Stars in Werbespots gezeigt und Blogger gebeten, über ihre Produkte zu schreiben. Schaffung eines unterstützenden sozialen Umfelds für Veränderungen. Genau diese Mechanismen können wir nutzen, wenn wir unsere Gewohnheiten ändern und neue Gewohnheiten entwickeln wollen. Die Veränderung unseres sozialen Umfelds kann dabei eine entscheidende Rolle spielen. Wenn wir in einem Umfeld leben, in dem das gewünschte Verhalten die Norm ist, wird es uns leichter fallen, diese Gewohnheiten zu etablieren. Gruppen oder Gemeinschaften zu finden, die unsere Ziele teilen, kann uns dabei helfen. Ein Laufclub, ein Club für gesunde Lebensweise oder ein Buchclub könnten Beispiele für solche Gemeinschaften sein. Besonders hilfreich ist es, wenn wir mit den Mitgliedern dieser Gemeinschaft bereits etwas gemeinsam haben. Sei es das Alter, der Wohnort, die Universität oder das Vorhandensein eines Hundes. Diese Gemeinsamkeiten schaffen eine Basis für gemeinsame Interessen und erleichtern es, Teil der Gemeinschaft zu werden. Es ist auch ratsam, in dieser Gruppe zu bleiben, nachdem eine neue Gewohnheit entstanden ist, um sie zu festigen. Die Kraft der Verpflichtung vor anderen Personen. Die Verbundenheit mit anderen Menschen kann eine starke Motivation sein, Gewohnheiten zu ändern. Wenn wir unsere Ziele und Verpflichtungen mit anderen teilen, können wir erfolgreicher sein. Dieses Prinzip wird häufig von Gruppen wie den anonymen Alkoholikern genutzt, wo sich die Mitglieder öffentlich verpflichten, ihre Sucht zu überwinden. Sie können das gleiche Prinzip anwenden, indem sie ihre Ziele in Bezug auf ihre Gewohnheiten vor einigen vertrauten Personen bekannt geben. Auf diese Weise schaffen wir eine soziale Verpflichtung, die uns anspornt, an unseren Zielen festzuhalten. Dies kann auch in Form von öffentlichen Verpflichtungen in sozialen Medien geschehen. Ein Gewohnheitsvertrag ist eine Vereinbarung, die man mit sich selbst oder einer anderen Person trifft, um eine bestimmte Gewohnheit zu ändern oder zu entwickeln. Dieser Vertrag kann schriftlich oder mündlich sein und enthält klare Ziele, Maßnahmen und Konsequenzen für den Fall, dass die Vereinbarung eingehalten oder gebrochen wird. Die Idee hinter einem Gewohnheitsvertrag ist es, Ihre Verpflichtung zur Veränderung zu stärken, indem Sie sich selbst oder anderen gegenüber Rechenschaft ablegen. Eine Verpflichtung gegenüber einem besten Freund, Partner oder einer anderen Person kann eine wirkungsvolle Strategie sein, um sowohl gute als auch schlechte Gewohnheiten zu beeinflussen. Hier ist, warum es funktioniert. Wenn Sie Ihre Ziele und Absichten vor anderen erklären, erhöhen Sie den Druck, diese Ziele auch zu erreichen. Wenn Sie sich öffentlich dazu bekennen, eine Gewohnheit zu ändern, fühlen Sie sich stärker verpflichtet, Ihren Worten Taten folgen zu lassen. Wenn Sie jemanden von Ihren Zielen erzählen, können Sie auf soziale Unterstützung zählen. Freunde oder Partner können Sie ermutigen, motivieren und unterstützen, wenn Sie Schwierigkeiten haben, an Ihrer Gewohnheitsänderung festzuhalten. Dies schafft ein positives Umfeld, das Ihre Erfolgschancen erhöht. Wenn Sie sich jemandem gegenüber verpflichten, wirkt sich Ihr Erfolg oder Misserfolg auf Ihre Beziehung zu dieser Person aus. Dies verstärkt den Anreiz, die Gewohnheit tatsächlich zu ändern. Wenn Sie mit Ihrem Partner oder Freund eine Belohnung oder Konsequenz vereinbaren, erhöht dies Ihre Verpflichtung. Die Verpflichtung gegenüber einer anderen Person schafft eine Art Verantwortungsgefühl. Sie fühlen sich dafür verantwortlich, Ihr Wort zu halten und die Erwartungen anderer zu erfüllen. Das kann dazu führen, dass Sie hartnäckiger daran arbeiten, Ihre Gewohnheiten zu ändern. Insgesamt stärkt die Verpflichtung gegenüber einer anderen Person Ihre Motivation, Ihr Verantwortungsgefühl und Ihre Erfolgschancen bei der Änderung von Gewohnheiten. Sie schafft ein unterstützendes Umfeld, das Sie auf dem Weg der Veränderung begleitet. Die Wahl der richtigen Gemeinschaft, die Bindung an andere und die Schaffung sozialer Verpflichtungen können uns helfen, unsere Ziele zu erreichen und die gewünschten Gewohnheiten zu etablieren. Übung. Finden Sie mindestens 3 Hobbyclubs, vorzugsweise offline, aber wenn es sie in Ihrer Gegend nicht gibt, online, die gleichen Gewohnheiten entwickeln oder ändern wollen wie Sie. Planen Sie mindestens einen davon in der nächsten Woche zu besuchen. Wählen Sie 2 bis 3 Personen aus Ihrem Bekanntenkreis aus, mit denen Sie über Ihre Absicht, Ihre neuen Gewohnheiten zu ändern, sprechen können. Kapitel 5. Warum scheitern unsere Versuche, das neue Leben zu beginnen? Wenn wir versuchen, Gewohnheiten zu ändern, stoßen wir auf eine Reihe von Hindernissen. Deshalb geben wir oft auf. Um diese Hindernisse erfolgreich zu überwinden, ist es wichtig, sie zu erkennen und bewährte Strategien anzuwenden, um nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Als nächstes diskutieren wir die Hauptgründe für das Scheitern und was getan werden kann, um das Ziel doch noch zu erreichen. Unrealistische Erwartungen. Ein häufiger Fehler bei der Veränderung von Gewohnheiten ist der Wunsch nach zu schnellen Ergebnissen. Wir neigen dazu, uns über Nacht ändern zu wollen und setzen uns unrealistische Ziele. Wenn wir nach 1 oder 2 Versuchen keine signifikanten Veränderungen in unserem Verhalten und in unserem Leben feststellen, neigen wir dazu, aufzugeben. Die Lösung? Mikrogewohnheiten einführen und auf schrittweise Fortschritte warten. Denken Sie daran, dass Veränderung ein schrittweiser Prozess ist. Eine wirksame Strategie ist die Anwendung von Mikrogewohnheiten, wie sie in der 1%-Methode von James Clear oder den Mini-Gewohnheiten von Stephen Geis beschrieben werden. Wählen Sie also kleine, machbare Schritte, die wenig Widerstand hervorrufen, und beginnen Sie mit ihnen. Nehmen Sie sich zum Beispiel vor, jeden Tag einen Liegestütz zu machen oder 2 neue Fremdwörter zu lernen. So können Sie den Grundstein für eine positive Veränderung legen, ohne sich zu überfordern. Gewohnheiten, die nicht unseren Werten entsprechen. Manchmal versuchen wir, Gewohnheiten zu entwickeln, die nicht mit unseren tiefsten Werten und unserer Identität übereinstimmen. Dies kann zu einem inneren Konflikt führen und die Erfolgschancen verringern. Die Lösung? Reflektieren und anpassen. Fragen Sie sich, warum Sie diese bestimmte Gewohnheit entwickeln wollen. Wenn Sie feststellen, dass es darum geht, die Erwartungen anderer zu erfüllen, ist es vielleicht an der Zeit, diese Gewohnheit zu überdenken. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf Gewohnheiten, die Ihren Werten und Zielen entsprechen. Wenn Sie sich beispielsweise von anderen zu einer bestimmten Diät gedrängt fühlen, diese aber nicht Ihren persönlichen Gesundheitszielen entspricht, sollten Sie eine Gewohnheit finden, die Ihnen wirklich hilft und Ihren Wünschen und körperlichen Fähigkeiten entspricht. Verwenden Sie die von Sakichi Toyoda, dem Gründer des späteren Toyota-Konzerns, entwickelte 5-Warum-Methode, um zu überprüfen, ob die neue Gewohnheit mit Ihren Werten übereinstimmt. Es kann auch schneller gehen als mit 5-Warum. So funktioniert es. Beispiel 1. Ich möchte jeden Tag einen Text schreiben. Warum? Weil ich Schriftsteller werden möchte. Warum? Weil es mir Spaß macht, mich durch Texte auszudrücken und Geschichten zu erzählen. Durch das Schreiben komme ich mit Menschen in Kontakt, kann ihnen helfen und wichtige Gedanken leichter formulieren. Außerdem macht mir das Schreiben Spaß. Warum ist das wichtig? All das macht mich glücklich und froh, am Leben zu sein. Warum? Weil Schreiben ganz offensichtlich etwas ist, was ich wertschätze und was mir sehr wichtig ist für mein Leben. Beispiel 2. Ich möchte jeden Tag um 5.30 Uhr aufstehen. Warum? Weil das wahrscheinlich alle erfolgreichen Menschen tun und ich mich schäme, wenn ich später aufstehe. Warum? Weil ich das Gefühl habe, dass einige Leute, die ich kenne, und die Gesellschaft im Allgemeinen auf mich herabsehen, wenn ich spät aufstehe. Warum? Nun, weil meine Eltern mir das immer sagten, als ich klein war. Sie tadelten mich, weil ich nachlässig war. Mein Vater stand immer um 6 Uhr morgens auf und sagte, Morgenstund hat Gold im Mund. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er wollte, dass ich Erfolg habe, und er dachte, ich müsste um 5.30 Uhr aufstehen, um glücklich zu sein. Aber mich, einen kreativen Menschen, inspirierte das nie besonders. Ich fühle mich geschlagen und unproduktiv. Im zweiten Beispiel verstehen wir also, die Motivation der Person ist nicht sehr hoch. Die Gewohnheit widerspricht ihren inneren Überzeugungen. Sie will nur, dass andere sie mögen. Wahrscheinlich werden sich die zugrunde liegenden Überzeugungen mit der Zeit ändern. Im Moment ist es jedoch besser, sich auf Gewohnheiten zu konzentrieren, die für einen selbst nützlicher sind. Das Streben zur sofortigen Belohnung. Der Kampf zwischen heute und morgen. Wir neigen oft dazu, sofortige Belohnungen zu suchen. Dies wird auch als Hyperbolic Discounting bezeichnet, bei dem wir dazu neigen, kurzfristige Belohnungen höher zu bewerten als langfristige Vorteile. Dies kann sich negativ auf unsere Fähigkeit auswirken, positive Gewohnheiten zu entwickeln, da die unmittelbare Befriedigung oft verlockender erscheint als die langfristigen Vorteile, die eine Gewohnheitsänderung mit sich bringen könnte. Ein berühmtes Experiment, das diese Tendenz veranschaulicht, ist das Marshmallow-Experiment. Anfang der 1970er Jahre führte der Psychologe Walter Michel ein Experiment durch, bei dem Kinder die Wahl hatten, entweder sofort einen Marshmallow zu essen oder zu warten und später einige Marshmallows zu erhalten. Er zeigte nicht nur, dass Kinder eher sofortige Belohnungen bevorzugen, sondern auch, wie sie der Versuchung widerstehen können. Die Kinder, die die sofortige Belohnung überwinden und auf die spätere, größere Belohnung warten konnten, hatten im späteren Leben oft bessere schulische und soziale Leistungen. Die gleichen Prinzipien gelten aber auch im Erwachsenenalter, wenn es um schlechte Gewohnheiten geht. Die Tendenz zur sofortigen Belohnung kann schädliche Gewohnheiten verstärken. Rauchen, ungeschützter Geschlechtsverkehr, Ehebruch oder übermäßiges Essen sind Beispiele für Verhaltensweisen, die kurzfristig befriedigen, langfristig aber schädlich sein können. Die Lösung? Um diese Tendenz zugunsten positiver Gewohnheitsänderungen zu nutzen, können wir Strategien anwenden, die uns dazu bringen, die kurzfristige Belohnung mit der langfristigen Konsequenz zu verknüpfen. Die 10-Minuten-Regel. Die Psychologin Kelly McGonigal schlägt vor, sich bei einer unerwünschten Versuchung zu versprechen, mindestens 10 Minuten zu warten, bevor man handelt. So hat man Zeit, über die langfristigen Konsequenzen nachzudenken und eine bewusste Entscheidung zu treffen. Die gleiche Methode kann auch angewendet werden, um sich psychologisch aus einer destruktiven Beziehung zu befreien. Stellen Sie sich vor, Sie wollen sich von einer Person befreien, an der Sie sehr stark hängen, zum Beispiel von einem toxischen Partner. Räumlich sind sie bereits getrennt. Und da diese Beziehung zu einer Abhängigkeit führte, möchte sie ihm manchmal in Momenten der Einsamkeit schreiben oder anrufen, um die Kommunikation wieder aufzunehmen. Also, auch hier raten Psychologen, etwas zu warten. Vielleicht nicht 10 Minuten, aber wenigstens ein paar Stunden, die man mit anderen Aktivitäten füllen kann. Und wenn die Sehnsucht am Abend kommt, dann bis zum nächsten Morgen. Denn nicht umsonst heißt es: Guter Rat kommt über Nacht. Stellen Sie sich eine langfristige Belohnung vor. Wenn Sie versucht sind, gegen Ihre langfristigen Interessen zu handeln, definieren Sie die Wahlmöglichkeiten genau. Was ist die optimale langfristige Belohnung, die Sie erreichen können, wenn Sie sie nicht gegen die unmittelbare Befriedigung eintauschen? Stellen Sie sich vor, Sie hätten die langfristige Belohnung bereits erreicht. Stellen Sie sich vor, dass Sie die Früchte Ihrer Selbstregulation bereits genießen. Fragen Sie sich dann: Sind Sie bereit, dieses große Ziel für das flüchtige Vergnügen aufzugeben, das Sie jetzt lockt? Indem wir die Macht der unmittelbaren Belohnung verstehen und lernen, sie zugunsten unserer langfristigen Ziele zurückzuweisen, können wir den inneren Konflikt zwischen dem Wunsch nach unmittelbarer Befriedigung und der Notwendigkeit langfristiger Gewohnheitsänderungen überwinden. Wahrnehmung des gegenwärtigen Ichs und des zukünftigen Ichs als zwei verschiedene Personen. Oft idealisieren wir unser zukünftiges Selbst und unterschätzen den Zusammenhang zwischen dem gegenwärtigen und dem zukünftigen Selbst. Dies kann dazu führen, dass wir kurzfristigen Versuchungen nachgeben, weil wir uns nicht ausreichend mit den langfristigen Konsequenzen identifizieren. Die Lösung? Verbindung zwischen gegenwärtigem und zukünftigem Selbst herstellen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Verbindung zwischen dem gegenwärtigen und dem zukünftigen Selbst zu erkennen. Verinnerlichen Sie, dass Ihr zukünftiges Selbst dieselbe Person ist, die Sie heute sind. Stellen Sie sich vor, wie Ihre heutigen Entscheidungen Ihr zukünftiges Wohlbefinden beeinflussen werden. In Ihrem faszinierenden Bestseller über Willenskraft, Bergauf mit Rückenwind, bietet Kelly McGonigal verschiedene Möglichkeiten an, sich mit seinem zukünftigen Selbst zu verbinden. Wählen Sie eine der 3 folgenden Methoden, um Ihrem zukünftigen Selbst näher zu kommen, und probieren Sie sie diese Woche aus. Schaffen Sie sich ein Zukunftsgedächtnis. Neurowissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zeigten, dass Menschen Befriedigung aufschieben können, indem sie sich die Zukunft vorstellen. Dazu muss man nicht einmal an zukünftige Belohnungen denken. Wenn Sie zum Beispiel überlegen, ob Sie etwas sofort erledigen oder aufschieben sollen, stellen Sie sich vor, wie Sie nächste Woche einkaufen gehen oder an einem Meeting teilnehmen. Wenn man sich die Zukunft bildlich vorstellt, denkt das Gehirn konkreter und unmittelbarer über die Konsequenzen heutiger Entscheidungen nach. Je realer sich die Zukunft anfühlt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie eine Entscheidung treffen, die Sie später nicht bereuen werden. Schicken Sie eine Botschaft an Ihr zukünftiges Selbst. Die Gründer des Webprojekts futureme.org bieten die Möglichkeit, seinem zukünftigen Ich eine E-Mail zu schreiben. Seit 2003 sammeln sie E-Mails, die Menschen an sich selbst schreiben, um sie an einem vom Verfasser gewählten Datum in der Zukunft zu versenden. Warum nicht die Gelegenheit nutzen, um darüber nachzudenken, was Ihr zukünftiges Selbst tun wird und was es von den Entscheidungen halten wird, die Sie heute treffen? Beschreiben Sie Ihrem zukünftigen Selbst, was Sie heute tun werden, um Ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Was erhoffen Sie sich von Ihrem zukünftigen Selbst? Wie stellen Sie sich vor, wie Sie sein werden? Sie können sich auch vorstellen, wie Ihr zukünftiges Selbst auf Ihr gegenwärtiges Selbst zurückblickt. Für welche Verpflichtungen, die Sie heute eingehen, würde sich Ihr zukünftiges Selbst bei Ihnen bedanken? Der Psychologe Hal Ersner Hirschfield von der Universität von Kalifornien, UCLA, sagt, dass sogar ein kurzes Nachdenken darüber, was man in eine solche Nachricht schreiben würde, die Verbindung zu seinem zukünftigen Selbst stärken kann. Imaginieren Sie Ihr zukünftiges Selbst. Studien zeigen, dass die Willenskraft des gegenwärtigen Selbst durch die Vorstellung der Zukunft gestärkt werden kann. In einem Experiment wurden Couch-Potatoes gebeten, sich entweder das zukünftige Selbst ihrer besten Hoffnungen vorzustellen, das regelmäßig trainiert und sich bester Gesundheit und Leistungsfähigkeit erfreut, oder das zukünftige Selbst, das sie befürchten zu werden. Ein inaktives Selbst, das unter gesundheitlichen Folgen leidet. Beide Visualisierungen beenden das Leben auf dem Sofa. Einige Monate später bewegten sie sich mehr als eine Kontrollgruppe, die sich ihr zukünftiges Selbst nicht vorstellte. Können Sie sich auch ein zukünftiges Selbst vorstellen, das sich für Veränderungen einsetzt? Oder ein zukünftiges Selbst, das unter den Folgen der unterlassenen Veränderung leidet? Malen Sie sich Ihre Zukunft in allen Einzelheiten aus. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen werden, wie Sie aussehen werden und welchen Stolz, welche Dankbarkeit oder welches Bedauern Sie angesichts der Entscheidungen Ihres vergangenen Selbst empfinden werden. Willenskrafterschöpfung als Folge Vernachlässigung von Selbstfürsorge. Unsere Bemühungen, Gewohnheiten zu ändern, können durch einen hektischen Lebensstil, unzureichenden Schlaf und anhaltenden Stress untergraben werden. Stress schwächt die Willenskraft und erschwert die Umsetzung von Veränderungen. Im Jahr 2010 wurde eine Meta-Analyse von 83 Studien zum Thema Ego Depletion durchgeführt. Ego Depletion ist im Grunde nichts anderes als die Erschöpfung der Willenskraft oder der Selbstkontrolle. Die Analyse ergab, dass die wichtigsten Faktoren, die Ego Depletion verursachen, zu viel Anstrengung, die wahrgenommene Schwierigkeit der Aufgabe, negative Emotionen, ein subjektives Gefühl der Erschöpfung und der Blutzuckerspiegel sind. Die Lösung? Selbstfürsorge und Stressmanagement. Wir sprachen bereits darüber, wie Sie Ihr Leben mit der Methode der kleinen Gewohnheiten und der kleinen Schritte vereinfachen können. Alle anderen Methoden haben damit zu tun, dass Sie auf Ihren Körper, Ihre Gesundheit und Ihre emotionale Verfassung achten und Ihre Energie durch gute Erholung und guten Schlaf wieder auffüllen. Erkennen Sie die Bedeutung der Selbstfürsorge. Eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und regelmäßige Pausen sind wichtig, um Ihre Willenskraft zu stärken. Nutzen Sie Techniken wie Meditation, um Stress abzubauen und Ihr Gehirn aufnahmefähiger für Veränderungen zu machen. Mangelndes Durchhaltevermögen nach Rückschlägen. Der Mangel an Ausdauer nach Misserfolgen kann dazu führen, dass wir aufgeben und uns nicht weiter bemühen, uns zu ändern. Die Lösung? Rückschläge akzeptieren und durchhalten. Akzeptieren Sie die Rückschläge als Teil des Veränderungsprozesses. Gewohnheitsänderungen folgen oft einer Sinuskurve aus Erfolgen und Misserfolgen. Analysieren Sie Ihre Situation, passen Sie Ihre Strategien an und setzen Sie Ihre Bemühungen fort. Denken Sie daran, dass jeder Schritt auf dem Weg zu Ihren Zielen zählt. Es ist bekannt, dass schlechte Gewohnheiten autokatalytisch wirken. Sie verstärken sich selbst und die Gefühle, die man zu unterdrücken versucht. Ein Beispiel: Sie fühlen sich schlecht, also fangen Sie an, viele Süßigkeiten zu essen. Der Missbrauch von Süßigkeiten führt dazu, dass Sie sich noch schlechter fühlen, weil Sie wissen, dass das ungesund ist. Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Gesundheit machen, fühlen Sie sich ängstlich, was wiederum dazu führt, dass Sie einen weiteren Schokoriegel und ein Stück Kuchen essen wollen, um sich zu beruhigen, sodass Ihre Angst, Ihrer Gesundheit zu schaden, noch größer wird. Es ist eine Art Abwärtsspirale, ein Zug der schlechten Gewohnheiten, der die Kontrolle verlor. Sie müssen sich dessen bewusst sein und verstehen, dass es völlig normal ist, sich manchmal schuldig zu fühlen und in alte Verhaltensweisen zurückzufallen, während Sie sich neue Gewohnheiten aneignen. Allgemeine Regel, um Rückschläge zu überwinden. Es kann passieren, dass wir trotz aller Bemühungen eine Gewohnheit aufgeben oder aus dem Rhythmus kommen. Wichtig ist aber nicht der Rückschlag, sondern wie schnell wir wieder auf den richtigen Weg kommen. Hier sind einige Tipps, wie Sie wieder auf Kurs kommen, wenn Sie eine Gewohnheit aufgaben. Verurteilen Sie sich nicht. Es ist menschlich, von Zeit zu Zeit aus der Spur zu geraten. Verurteilen Sie sich nicht dafür, sondern akzeptieren Sie den Rückschlag als Teil des Prozesses. Schuldgefühle und Selbstkritik können kontraproduktiv sein und Sie nur weiter vom Ziel entfernen. Unterbrechen Sie die Kette nicht. Kontinuität ist der Schlüssel zur Entwicklung von Gewohnheiten. Wenn Sie eine Gewohnheit aufgaben, ist es wichtig, nicht die ganze Kette zu unterbrechen. Betrachten Sie den Rückschlag als einen vorübergehenden Moment und nicht als einen endgültigen Misserfolg. Vermeiden Sie es, zweimal zu scheitern. Dies ist ein wirksamer Ansatz, um wieder auf Kurs zu kommen. Wenn Sie einen Tag oder eine Aktion verpassten, tun Sie alles, um nicht noch einen Tag zu verlieren. Je länger Sie warten, desto schwieriger wird es, die Gewohnheit wieder aufzunehmen. Diese einfachen Schritte werden Ihnen helfen, sich besser zu fühlen, wenn Sie scheitern und schneller wieder auf Kurs zu kommen. Selbstmitgefühl. Seien Sie nicht zu hart mit sich selbst. Rückfälle sind Teil des Prozesses. Üben Sie Selbstmitgefühl und erinnern Sie sich daran, dass jeder mal scheitert. Fortschritte erkennen. Ein einzelner Rückfall bedeutet nicht, dass Sie gescheitert sind. Schauen Sie auf die Fortschritte, die Sie bereits machten. Aus Fehlern lernen und neue Strategien entwickeln. Analysieren Sie, warum es zum Rückfall gekommen ist. Identifizieren Sie Auslöser und Situationen, die dazu führten, und entwickeln Sie mögliche Strategien, um diese in Zukunft zu vermeiden. Was könnten Sie in ähnlichen Situationen anders machen, um einen Rückfall zu vermeiden? Die Erkenntnis, dass Rückfälle vorkommen können, und die Vorbereitung auf den Umgang mit ihnen sind wichtige Schritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen Gewohnheitsänderung. Indem wir uns bewusst mit den Gründen für unser Scheitern auseinandersetzen und bewährte Strategien anwenden, können wir den Weg für nachhaltige Veränderungen ebnen. Gewohnheiten zu ändern ist ein kontinuierlicher Prozess, der Geduld und Anpassung erfordert. Kapitel 6: Praktische Strategie der Gewohnheitsveränderung. Wir sprachen also darüber, wie man seine Gewohnheiten ändert und mit möglichen Hindernissen umgehen kann. Wahrscheinlich begannen Sie auch schon damit, Ihre eigenen Gewohnheiten zu analysieren und Pläne zu machen, wie Sie sie ändern können. Nun ist es an der Zeit, sich eine Schritt-für-Schritt-Strategie zu überlegen, wie Sie diese Veränderungen umsetzen können. Strategie der Gewohnheitsveränderung. Diese effektive schrittweise Technik integriert verschiedene Methoden zur Gewohnheitsänderung. Schritt 1: Identifikation der Gewohnheit. Definieren Sie klar die Gewohnheit, die Sie ändern möchten, sei es das Aufgeben von Zigaretten, das Reduzieren von Naschen oder das regelmäßige Sporttreiben. Schritt 2: Verstehen Sie die Gewohnheitsschleife. Analysieren Sie die Gewohnheitsschleife. Anreiz, Verlangen, Routine, Belohnung. Identifizieren Sie den Auslöser, Anreiz, das Verlangen, das die Gewohnheit antreibt, die eigentliche Handlung, Routine und die Belohnung, die daraus resultiert. Wenn Sie eine neue Gewohnheit von Grund auf entwickeln wollen, denken Sie sich den richtigen Anreiz und eine attraktive Belohnung dafür aus. Schritt 3: Ersetzen Sie die Routine. Identifizieren Sie alternative Routinen, die das gleiche Verlangen befriedigen können. Zum Beispiel, wenn Sie das Naschen reduzieren möchten, könnten Sie stattdessen zu einer gesunden Snack-Option greifen. Schritt 4: Erstellen Sie ein klares Ziel. Formulieren Sie ein klares und konkretes Ziel für die gewünschte Veränderung. Zum Beispiel: Ich werde innerhalb der nächsten 30 Tage jeden zweiten Tag 30 Minuten im Park joggen. Vergewissern Sie sich, dass die Absicht, die Gewohnheit sowie den Ort und die Zeit, zu denen Sie die Handlung ausführen werden, klar benennt. Schritt 5: Umgebung transformieren. Verändern Sie Ihre Umgebung, um die neue Gewohnheit zu unterstützen. Entfernen Sie alle Gegenstände, die Sie an Ihren alten Lebensstil erinnern, oder räumen Sie sie zumindest in einen Schrank. Stellen Sie Ihre Laufschuhe neben die Tür oder gesunde Snacks in Sichtweite. Schritt 6: Nutzen Sie die Kraft sozialer Kontakte. Denken Sie darüber nach. Gibt es Menschen, die Sie kennen, mit denen Sie diese Gewohnheit gemeinsam entwickeln können, oder Menschen, die diese Gewohnheit bereits haben und von denen wir lernen können? Wenn es diese Menschen nicht gibt, suchen Sie nach Hobbyclubs in Ihrer Nachbarschaft oder zumindest im Internet. Schritt 7: Starten Sie klein. Beginnen Sie mit einer kleinen, machbaren Version der neuen Routine. Statt direkt eine Stunde zu joggen, könnten Sie mit 10 Minuten pro Tag beginnen. Schritt 8. Führen Sie Tagebuch. Halten Sie Ihre Fortschritte in einem Tagebuch fest. Sie können auch einen Kalender erstellen und Ihre Fortschritte darin markieren. Notieren Sie, wie oft Sie die neue Gewohnheit ausführen und wie es sich anfühlt. Schritt 9. Belohnen Sie sich. Schaffen Sie sich Belohnungen für Meilensteine auf dem Weg. Diese positiven Verstärkungen können helfen, die Motivation aufrechtzuerhalten. Zusätzlich zu den regelmäßigen Belohnungen, die im Gewohnheitszyklus enthalten sind, denken Sie an größere Belohnungen, wenn Sie die Gewohnheit regelmäßig ausführen. Zum Beispiel eine entspannende Massage nach 3 Trainingseinheiten oder ein Mittagessen in einem schicken vegetarischen Restaurant nach einer Woche gesunder Lebensweise, Yoga und Diät. Schritt 10. Erweiterung und Anpassung. Wenn die neue Gewohnheit zur Routine wird, steigern Sie allmählich die Intensität oder Dauer. Passen Sie die Strategien an, wenn Sie feststellen, dass sie nicht optimal funktionieren. Denken Sie daran, dass jede Person einzigartig ist und es einige Anpassungen erfordern kann, um herauszufinden, welche Strategien für Sie am besten funktionieren. Schritt 11. Visualisieren Sie den Erfolg. Stellen Sie sich regelmäßig lebhaft vor, wie Sie die neue Gewohnheit ausführen und die Belohnung genießen. Dies verstärkt die positive Assoziation und motiviert. Schritt 12. Bleiben Sie geduldig und ausdauernd. Bleiben Sie dran, auch wenn es Rückschläge gibt. Wenn Sie einmal von einer neuen Gewohnheit abweichen und zum alten Verhalten zurückkehren, ist das in Ordnung. Kehren Sie einfach so schnell wie möglich zu Ihrem neuen Verhalten zurück. Gewohnheiten zu ändern erfordert Zeit, Mühe und Engagement, aber mit der richtigen Herangehensweise und einer positiven Einstellung können Sie langfristige Verhaltensänderungen erreichen. Anzeichen dafür, dass Ihr Verhalten zur Gewohnheit geworden ist. Die folgenden Anzeichen deuten darauf hin, dass etwas zur Gewohnheit geworden ist. Sie spüren keinen nennenswerten Widerstand. Es ist einfacher, das Verhalten zu praktizieren, als es nicht zu tun. Ihr neues Verhalten fühlt sich wie ein Teil von Ihnen an. Sie identifizieren sich jetzt mit dem Verhalten und können selbstbewusst sagen, ich lese Bücher oder ich bin Schriftsteller. Es ist eine Art Automatismus. Sie üben das Verhalten aus, ohne sich vorher bewusst dafür entscheiden zu müssen. Man denkt nicht, okay, jetzt gehe ich ins Fitnessstudio. Stattdessen packen Sie einfach Ihre Sportsachen ein und machen sich auf den Weg, weil es Dienstag ist oder Sie das Gefühl haben, dass es wieder an der Zeit ist. So machen Sie sich keine Gedanken mehr. Anfangs machen Sie sich vielleicht noch Sorgen, dass Sie einen Tag verpassen oder zu früh aufhören. Aber sobald das Verhalten zur Gewohnheit geworden ist, wissen Sie innerlich, dass Sie es wieder tun werden, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Gute Gewohnheiten sind nicht aufregend, sie sind einfach gut für Sie. Sie werden das Leben an sich durch Ihre Gewohnheiten aufregender finden, aber erwarten Sie das nicht von der Gewohnheit selbst. Natürlich werden Sie sich durch die Gewohnheit gut fühlen und Ihre Stimmung verbessern. Aber sie wird als Teil des täglichen Lebens wahrgenommen und nicht als ein Ereignis, das mehrmals im Jahr stattfindet und daher besondere Emotionen hervorruft. Wie stark sind unsere Gewohnheiten? Die Stärke einer Gewohnheit kann übrigens anhand von 2 Kriterien gemessen werden. Wie kontextabhängig die Gewohnheit ist. Putzen Sie sich im Urlaub immer zu einer bestimmten Zeit die Zähne? Gehen Sie bei Regen den gleichen Weg nach Hause? Wenn ja, ist das eine sehr starke Gewohnheit, oder? Wie stark war der Widerstand? Je stärker der Widerstand, den Sie überwanden, desto stärker wird die neue Gewohnheit sein. Wie lang dauert es, Gewohnheit zu entwickeln? Der Mythos, dass es 21 Tage dauert, um eine Gewohnheit zu etablieren, geht wahrscheinlich auf den plastischen Chirurgen Dr. Maxwell Maltz zurück. Bekannt wurde diese 21-Tage-Regel durch sein 1960 veröffentlichtes Buch »Psychokybernetik«. Darin behauptete Maxwell Maltz, dass sich Patienten nach 21 Tagen an Veränderungen ihres Körpers gewöhnen würden. Daraus schloss er, dass Veränderungen im Leben nach 21 Tagen zur Gewohnheit werden. Die wohl bekannteste wissenschaftliche Studie zu diesem Thema wurde 2009 im European Journal of Social Psychology veröffentlicht. In dieser Studie wählten die Teilnehmer ein Verhalten aus, das mit Essen, Trinken oder Aktivitäten wie einem Spaziergang im Park zu tun hatte und planten es über einen Zeitraum von 12 Wochen täglich im gleichen Kontext, zum Beispiel nach dem Frühstück, auszuführen. Was ergab die Studie? Im Durchschnitt dauerte es 66 Tage, bis ein Verhalten zur Gewohnheit wurde. Dieser Zeitraum variiert jedoch zwischen 18 und 254 Tagen. Diese Spanne zeigt, dass Menschen unterschiedlich lange brauchen, bis etwas automatisch zur Gewohnheit wird und dass es in manchen Fällen außergewöhnlich lange dauern kann. Oft hört man von 21-Tage-Programmen oder Herausforderungen. Es ist jedoch äußerst unwahrscheinlich, dass sich auf diese Weise dauerhafte Gewohnheiten entwickeln, insbesondere wenn es sich um komplexere Aktivitäten handelt, wie zum Beispiel ein tägliches Training von einer Stunde. Die Geschwindigkeit, mit der sich neuronale Verbindungen bilden, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Sie wird von der Genetik, dem Lebensstil und der Menge an Neurotransmittern im Körper beeinflusst. Das sind bioaktive Substanzen, die Signale zwischen Nervenzellen übertragen. Je mehr stimulierende Neurotransmitter vorhanden sind, desto schneller werden Signale weitergeleitet und desto schneller bildet sich eine Gewohnheit heraus. Hemmende Neurotransmitter hingegen behindern das Lernen. Natürlich spielt auch der emotionale Hintergrund eine Rolle. Je stärker die emotionale Reaktion auf eine Handlung ist, desto schneller entwickelt sich die Gewohnheit. Die gute Nachricht: Gewohnheiten lassen sich nicht mit einem Fingerschnippen an- oder abschalten. Nach 60 Tagen mit täglich 100 Sit-Ups fällt der 61. Tag bereits leichter als der erste, auch wenn das Verhalten noch nicht vollständig automatisiert ist. Die Entwicklung einer Gewohnheit ähnelt dem Radfahren auf einem steilen Berg. Am Anfang ist es anstrengend, dann wird es allmählich leichter. Aber es ist notwendig, bis zum Gipfel kontinuierlich in die Pedale zu treten, sonst rollt man zurück und muss mühsam wieder von vorne anfangen. Schluss. In diesem Hörbuch unternahmen wir eine spannende Reise durch die Welt der Gewohnheiten. Wir entdeckten, wie Gewohnheiten in unserem Gehirn entstehen, wie sie unser Verhalten formen und wie sie unseren Alltag beeinflussen. Von den neuesten Erkenntnissen der Neuropsychologie bis hin zu praktischen Techniken, um Gewohnheiten zu ändern, beschäftigten wir uns mit einer Vielzahl von Aspekten. Wir lernten, dass Gewohnheiten viel mehr sind als nur Routinehandlungen. Sie sind Bausteine unseres Lebensstils, unserer Persönlichkeit und unseres Schicksals. Wir erkannten, wie Gewohnheiten auf neuronaler Ebene entstehen und wie sie durch Dopamin, Konditionierung und emotionale Verknüpfungen verstärkt werden. Wenn euch das Buch gefällt, gebt einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, um keine Neuerscheinungen zu verpassen. Wir bemühen uns, die nützlichsten und interessantesten Bücher für euch zu vertonen. Teilt sie mit euren Freunden und schreibt in den Kommentaren, welches Buch ihr gerne hören würdet. So helft ihr aktiv bei der Entwicklung unseres Kanals. Vielen Dank für eure Unterstützung.